So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem Glory Life Intensivabend. Auch herzlich willkommen hier am Livestream. Begrüßen wir Sie auch mal, dreht euch mal um, begrüßen wir mal die am Livestream. Herzlich willkommen, ja. Wir sind da, Gott ist auch da, ja. Und habt ihr auch schon richtig geschöpft jetzt? Ja. So seit dem Sonntag im Schöpfmodus immer drin. Den ganzen Tag schöpfen, ja, aus den Quellen, ja, aus den Quellen seiner Freude, aus den Quellen seiner Fülle, kannst du jetzt gerade nochmal schöpfen, ja, schöpfen, das ist immer gut, immer schöpfen, ja, mal ganz tief schöpfen, ja, und ihr auch im Livestream, ich sehe euch, ihr könnt auch schöpfen, ja, ja. Immer fleißig schöpfen, weil das ist gut, wenn du richtig gefüllt bist. Du kannst auch mal zu deinem Nachbar rüber schöpfen, nach hinten schöpfen, zum Lobpreisteam nach vorne schöpfen. Schöpfen kommt von dem Wort Schöpfer. Der Schöpfer lässt uns schöpfen, ja. Aber du wirst nicht erschöpft dabei, du wirst immer mehr erfrischt dabei, ja. Erfüll dich mit seiner Kraft, weißt du, das ist das, was wir brauchen. Immer wieder diese Füllung. Immer wieder diese Füllung. Ich brauche es, brauchst du es auch? Ja, diese Füllung, weißt du, immer neu, jeden Tag neu. Wenn du gar nicht mehr weiter weißt, da ist er da und füllt dich und hat die Quellen seiner Kraft, die sind in dir drinnen auch. Du kannst aus dir raus schöpfen, das ist ja so genial. Du hast es immer dabei, es kann dir auch niemand wegnehmen, es kann niemand deine Quelle zukippen oder zuschippen, die ist immer, wenn du es immer schön am Fließen hältst, ja, ja, immer schön am Fließen halten und dann bist du gefüllt, ja, bist du gefüllt. Seid ihr schon ein bisschen gefüllt? Ich glaube, wir können noch ein bisschen mehr schöpfen. Irgendwie, das Lobpreisteam war vorhin schon ganz betrunken, habe ich gemerkt, wo ich hier reinkam, die waren schon voll weggetreten, ja. Das macht mich immer ein bisschen neidisch, wenn ich welche sehe, die voll weggetreten sind, ja. Wir können auch mal voneinander schöpfen, ja, voneinander ziehen. Oh, das ist so gut, ja, das ist so gut. Das macht so Spaß, das macht so Spaß, das macht so richtig glücklich, weißt du. Ich habe keinen Plan für heute Abend, aber Gott hat echt den vollen Schöpfungsplan für heute Abend, ja, dass du voll wirst mit seiner Kraft, mit seiner Gegenwart. Weißt du, das Einzige, was du wirklich brauchst, ja, immer voll, Gemeige, immer voll werden von seiner Kraft. Beim Autofahren ist es auch schön zu schöpfen, ja, beim Essen ist es schön zu schöpfen. Beim Arbeiten kann man auch schöpfen. Manchmal vergisst man es da ein bisschen. Du kannst schöpfen, wenn du mit deiner Frau zusammen bist und mit deinen Kindern. Ihr hört immer auf zu schöpfen. Ja? Dieser Brunnen, der sprudelt. Du musst das wirklich immer, ja, das ist wie so ein, da gibt es ja diese Pumpen, diese automatischen Brunnen, ja, die haben so ein Windrad, ja, das lässt du dir antreiben und lässt es immer reinschöpfen. Sagst, Herr, mehr von dir, ich brauche mehr von dir, ich brauche wirklich mehr, ich brauche heute die neue Füllung. Ja, gestern die Füllung war gut und am Sonntag war extrem, aber ich brauche heute wieder eine neue Füllung. Ich brauche wirklich wieder mehr von dir. Ich weiß, dass es da noch mehr gibt und ich lasse nicht locker, bis du mich nicht abgefüllt hast heute, so richtig in seiner Gegenwart abgefüllt hast. Weißt du, wenn das Denken aufhört, wenn das Denken richtig aufhört, ja, wenn du nicht mehr weißt, was du vorhin noch gedacht hast, das ist dann kein Alzheimer, das ist die Schöpfung, die sich in dir breit macht, die Quelle seiner Freude, weißt du, die Quelle seiner Freude. Ich glaube, jetzt sind wir gut gefüllt für den Lobpreis. Das Lobpreisteam geht uns voran. Ihr wisst ja, wir summen noch. Wir summen noch und wir jubeln noch und ihr singt und wir gehen voll mit. Amen. Ja. Steht auf. Je gefüllter du bist, desto mehr und besser und stärker kannst du den Herrn preisen, ihm danken. Ja, Halleluja, danke.

wir wollen immer mehr von dir, Jesus. Wir wollen immer noch mehr von deiner Liebe, von deiner Kraft, einfach noch mehr von dir. Wir haben Hunger nach mehr von dir. Heiliger Geist, wehe unter uns. beten dich an. Du bist unser Erlöser, unser Retter, unser Friedefürst. Wir erheben dich, Jesus. Wir beten dich an von ganzem Herzen. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, mein Erlöser, die Freude tief in mir. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, mein Erlöser, die Freude tief in mir. Ich bitte dich an, Jesus, ich bitte dich an. Deine Liebe bleibt in Ewigkeit und wir preisen dich. Oh Jesus, wir preisen dich für deine Liebe, Herr. Für deine Liebe, Herr. Für deine Liebe, Herr. Oh, köstlich ist deine Liebe. Köstlich ist deine Liebe. Köstlich und sie füllt uns ganz auf. Danke. für deine Liebe, die in alle Ewigkeit bleibt, Herr. Wir preisen deine Liebe. Wir preisen deine Liebe heute. Halleluja. An diesem Abend, Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Halleluja, dass du uns zuerst geliebt hast. Und dass wir einfach nur geantwortet haben auf deine Liebe. Und wir danken dir, dass uns nichts scheiden kann von deiner Liebe. Niemand, der hier live ist, niemand, der über Livestream schaut. Du sollst wirklich wissen, nichts und niemand kann dich von seiner Liebe trennen. Kein Umstand, keine Macht der Finsternis, nichts, was irgendwie gegen dich irgendwie gekommen ist. Nichts kann dich trennen von seiner Liebe, weil er hat diese Liebe am Kreuz gezeigt zu uns, auf eine so wunderbare, starke und herrliche Weise. Halleluja. Wir danken dir, Herr, dass deine Liebe da ist und dass du jedem begegnest. Herr, ich danke dir. Danke, Herr, dass du jedem heute Abend begegnest. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr, dass du jeden neu füllst, auffüllst mit deiner Liebe, mit deiner Freude, mit deiner Stärke, mit deiner Herrlichkeit. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass wir im Himmel zu Hause sind. Und dass der Himmel wirklich auf die Erde kommt. Herr, ich danke dir. Danke, Jesus. Danke, Herr. Preisen dich, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Und Gott hat zu mir vorhin gesagt, ich will mich frisch ausgießen. Halleluja. Bist du bereit, dass er sich frisch in dich ausgießt? Halleluja. Wir machen uns einfach weit. Wir sagen, ja, Herr, gieße dich frisch aus in uns. Frisch. Halleluja. Gott ist immer frisch. Danke für eine frische Ausgießung von dir, von deinem Geist. Halleluja. Und er hat mir dazu den Vers gegeben, Römer 8,11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Körper lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Halleluja. Er möchte heute deinen sterblichen Leib, Halleluja, möchte er lebendig machen. Wer nimmt das? Halleluja. Danke, Herr, dass du jeden einzelnen Körper hier lebendig machst. Mit deinem Geist, den du in uns hineingegeben hast, als wir Jesus angenommen haben. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns lebst. Halleluja. Dass du jeden Körper lebendig machst. Lebendig. Dass du auch die Seelen lebendig machst. Herr, ich danke dir, dass du alles neu machst, alles frisch. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Danke wirklich für deinen Geist. Danke, Heiliger Geist. Wir sind so froh, dass du hier auf der Erde bist. Das ist so wunderbar. Du bist so wunderbar, Heiliger Geist. Und wir können nicht genug von dir bekommen. Halleluja. Danke, dass du in uns lebst, dass du in uns sprudelst. Oh, danke, danke, dass wirklich Ströme lebendigen Wassers in uns sprudeln. Weißt du, Ströme lebendigen Wassers, sie sprudeln gerade jetzt sprudeln sie. Oh, die ganze Zeit und sie machen dich frisch und lebendig, frisch und lebendig, frisch und lebendig. Halleluja, danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Herr, danke, Heiliger Geist, dass du jeden frisch und stark und gesund und lebendig machst. Oh, danke, Herr. Preisen dich, Herr. Halleluja. Diese Ströme fließen im Tempel Gottes. Sie fließen und du bist der Tempel und ich, wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Und da fließt der Heilige Geist. Halleluja. Und zwar Ströme, das ist nicht nur ein Rinnsal, das in dir fließt, sondern es sind Ströme, Halleluja, mach dir das bewusst, Halleluja, es sind Ströme lebendigen Wassers, nicht nur so ein bisschen, sondern Ströme und wir brauchen die Ströme, du brauchst nicht nur so ein Rinnsal, sondern du brauchst Ströme, also ich brauche Ströme, sage ich dir, und zwar jeden Tag, Halleluja, weil das macht lebendig. Und ich möchte jeden Tag wissen, dass ich lebe. Willst du das auch jeden Tag? Wissen, dass du lebst. Dass du lebst. Lebst. Weißt du, wir leben. Wir leben. Wir existieren nicht so. Wir bringen nicht einfach unsere Tage so rum, ja, bis der letzte Tag irgendwann angebrochen ist. Oder bis zur Entrückung. Wir bringen nicht die Tage so rum, sondern wir leben. Und Leben ist im Geist. Leben ist in Jesus. Er ist das Leben. Und Leben ist in seinem Geist. Halleluja. Und je mehr der sprudelt, umso mehr weißt du, oh, ich lebe. Ich lebe mit den komischen Umständen, mitten in Attacken, lebe ich. Mitten, wenn alles schreit irgendwie, boah, jetzt ist aber alles zu spät oder jetzt was auch immer. Sagst du, ich lebe. Und mein Leben ist stärker. Das Leben Gottes ist stärker in mir. Und es hat den Sieg schon errungen. Also es gibt keine stärkere Kraft als die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Diese mächtige Auferstehungskraft lebt in dir. Halleluja. Oh, Auferstehungskraft ist in dir. Weißt du das? Da kann sich kein Tod halten. Da kann sich keine Krankheit halten. Da kann sich kein Schmerz halten. Da kann sich kein Gebrechen halten. Da können sich keine komischen Gedanken halten. Da kann sich gar nichts halten. Oh, da schwemmt der Heilige Geist, diese Auferstehungskraft, die schwemmt das alles weg. Der schwemmt das alles weg. Oh, ist weggeschwemmt, weggeschwemmt. Weißt du, alles Komische wird weggeschwemmt. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Und du bist voll von seinem Geist, voll von seiner Kraft. Halleluja. Leben bedeutet auch, dass Kraft in mir, dass Vollmacht, dass Herrschaft in mir. Jesus war mit Kraft gesalbt. Und du und ich, wir sind mit Kraft gesalbt. Das Kraft in dir. Egal, wie sich der Körper vielleicht mal zwischendurch anfühlt, aber darum geht's gar nicht. Die Kraft kommt aus deinem Inneren. Und dann geht sie in deinen Körper und sie geht in deine Seele. Und sie macht alles lebendig und stark und kräftig. Halleluja, Herr, wir danken dir, dass wir an keinem anderen Ort der Welt suchen müssen nach irgendeiner Kraft, sondern dass du, Heiliger Geist, die Kraft Gottes in uns bist. Halleluja. Und dass du heute Abend ganz neu sprudelst. Ganz neu sprudelst, ganz neu zum Leben kommst, Herr, in jedem Einzelnen. Danke, Herr. Halleluja. Und ich sehe, wie Knoten gelöst werden, wie Knoten sich lösen. Und ich rufe das aus in Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Knoten werden gelöst. Knoten in Gedanken, Knoten irgendwo im Körper werden gelöst. In Jesu Namen. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für dein Leben. Für dein Leben, das in uns ist und das sich in jede Zelle ausgießt und in jeden Gedanken ausgießt. Halleluja. Danke, Herr. Danke, dass wir lebendig gemacht sind. Danke, Herr. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Hast du den Sohn, dann hast du das Leben. Halleluja. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Aber wer den Sohn hat, der hat das Leben. Jesus, wir haben dich. Wir haben dich und damit haben wir das Leben, wo auch immer wir sind. Seid ihr immer dessen bewusst, du hast das Leben. Du gehst in den Urlaub und hast das Leben. Du gehst in den Supermarkt und hast das Leben. Du gehst zur Arbeit mit dem Leben. Halleluja. Und es kommt hervor. Und es kommt hervor. Seid ihr dessen bewusst? Es kommt hervor. Du betrittst einen Raum und das Leben. Weißt du, da lebt ja keiner, wenn keiner gläubig ist. Aber mit dir kommt das Leben in diesen Raum. Wow. Halleluja. Da geht Tod, da geht Krankheit, da geht alles Komische. Und da kommt die Liebe, weil Leben bedeutet zu lieben. Leben bedeutet Liebe. Halleluja. Wo du bist, hört Streit auf, hört Uneinheit auf Und da kommt Einheit, kommt Frieden, kommt Leben, kommt Freude. Ah, Freude! Freude kommt, wo du bist. Weil der Freudenmann lebt in dir. Herr, danke, dass du der Freudenmann bist. Halleluja. Danke, Herr. Der uns die ganze Zeit speist. Weißt du, du bist die ganze Zeit gespeist von seiner Freude auch. Halleluja. Weißt du, die Welt wird es immer mehr erkennen, dass wir das wahre Leben haben, dass du das wahre Leben hast. Weil wer möchte das nicht? Also ich meine, das ist Millionen, also gut wie 6 richtige im Lotto. Und immer mehr sehen die Leute, welchen Reichtum wir haben. Wie reich wir geworden sind. Ja, wir danken dir, dass wir unendlich reich sind. Halleluja. Danke, Jesus. Streck dich mal aus, da ist noch eine Schippe mehr. Da ist noch eine Schippe mehr. Halleluja. Herr, ich danke dir wirklich für eine Schippe. Herr, eine große Schippe. Einfach für jeden Einzelnen. Halleluja. Danke, Jesus, von deinem Geist, von diesen Strömen, von dieser Auferstehungskraft. Auferstehungskraft. Ich spreche das rein in jeden Einzelnen, auch im Livestream. Auferstehungskraft. Da kommt Auferstehungskraft jetzt. Halleluja. Manche, die krank da niederlagen, einfach da kommt die Auferstehungskraft Gottes jetzt in deinen Körper. Du stehst auf. Halleluja. Alles verlässt dich, was dich angegriffen hatte. Halleluja. In Jesu Namen, weil die Auferstehungskraft Gottes stärker ist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke für deine Auferstehungskraft. Oh, danke, Herr, die überall wirkt. Halleluja. Uiuiui. Oh, Herr, wir baden in dir. Wir baden. Heute Abend ist Warmbadeabend. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Oh, danke. Danke, Herr. Oh, danke, danke, danke. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Und jetzt streck dich einfach aus, um was zu empfangen für jemanden hier, der live hier ist oder von jemanden, der am Livestream ist. Herr, Gott möchte sprechen, einfach durch dich. Halleluja. Ermutigen, heilen. Gefangene freisetzen durch die Worte, die er dir gibt, durch die Power, die aus dir herauskommt. Halleluja, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke. Komm nach vorne, empfang es, nimm es von Gott und dann teile es mit. Teile es mit, weil du bist hier, weil du was hast auch. Halleluja. Wir werden beschenkt und wir geben auch was weiter. Was den anderen wirklich segnet. Wir sind ein Segen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Genau, komm nach vorne. Gib es weiter. Segne eine Person oder mehrere Personen. Atem Gottes und den Atem Gottes eingeladen haben, habe ich plötzlich das Wort Atem von hinten gesehen. Und Atem von hinten heißt Meta. Da habe ich jetzt mal gegoogelt, was Meta bedeutet, was da drin steht. Meta bedeutet in Bildungen mit Adjektiven oder Substantiven zwischen, inmitten, nach, nachher, später und so weiter im Sinne der Umwandlung oder des Wechsels. Und das Zweite drückt in Bildungen mit Substantiven aus, dass sich etwas auf einer höheren Stufe oder Ebene befindet, darüber eingeordnet ist oder hinter etwas steht. Ja, also das bedeutet, wir brauchen den Atem Gottes. Ohne den Atem Gottes keine Umwandlung und ohne den Atem Gottes kommen wir nicht auf eine höhere Ebene. Stark, Halleluja, stark Offenbarung. Super. Halleluja. Was hast du empfangen? Gib es uns weiter. Es gibt so, ich weiß nicht, wie heißt es, Molotow-Cocktail, habt ihr das schon mal gehört? Das ist so eine Flasche, da kommt Öl rein, Speiseöl oder Dieselöl, und dann kommt eine Lunte drauf, dann wird das verkorkt und dann wird die Lunte angesteckt und wird geworfen. Ja, und ich habe so den Eindruck, dass das Gott mit uns vorhat, ja, abfüllen, Lunte dran und werfen. Ja. Halleluja, nehmen wir. Lunte dran und ab. Halleluja, was hast du noch empfangen? Komm nach vorne, gib es uns weiter. Ihr habt die Bibelstelle gehabt, wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Also wenn jetzt ein Umstand ist oder ein Problem oder irgendwas will sich auftürmen und einem so versuchen, weiß zu machen, ja komm, zieh dich mal ein bisschen zurück, sitz es mal aus, irgendwann kannst du mal wieder vorwärts gehen. Nee, eben nicht, dann erst recht... Geh vorwärts, dann erst recht wirklich suchen Herrn und geh vorwärts und lass dich nicht einschüchtern, weil das ist nur der Feind, der dich ärgern will. Das ist ungefähr so wie einer, der dir den letzten besten Happen vom Buffet wegschnappen will. Das lässt er dir ohne gefallen. Also ich hatte auch noch was. Ich habe einen ganz großen, dicken Fisch gesehen und der hat ganz viele Fische mit hinter sich hergezogen, so ungefähr, ja. Und dazu habe ich, dass Gott möchte, dass wir für Schlüsselpersonen beten sollen, dass er uns Schlüsselpersonen ins Leben schickt, ja, Schlüsselpersonen, die dann Jesus annehmen und dass dann ganze Familien, ganze Gruppen, ganze Ortschaften oder Clubs oder Vereine, das ist egal, einfach Schlüsselpersonen, die viele, viele Fische automatisch nach sich ziehen. Dass gleich ganz viele auf einmal sich bekehren. Ja. Halleluja, das setzen wir frei, Halleluja. Viele dicke Fische, viele Schlüsselpersonen kommen rein ins Reich Gottes und ziehen ganz, ganz viele hinterher. Halleluja, danke Jesus. Zwei Bilder, und zwar einmal habe ich eine Niere gesehen und ich habe den Eindruck, dass Jesus jemanden an der linken Niere heilen will. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt hier jemand betrifft oder im Livestream. Meld dich, wenn das dich hier betrifft. Hat jemand nie an der Niere, linken Niere irgendwie Probleme? Also wenn es am Livestream ist, dann setze ich das jetzt einfach frei in dem Namen Jesus. Ich segne ja diese Person mit vollständiger, kompletter Heilung. Wir ziehen das wirklich vom Thron der Gnade. Heilung gehört dir, es ist dein Erbteil und die Währung dazu ist dieser Glaube. Danke, Jesus. Und das zweite Bild war von diesem Vers aus Epheser, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen aus der Himmelswelt, habe ich einfach so in Form von einem reich gedeckten Tisch gesehen und dieser Tisch, er ist für uns alle bereitet und ja, unser Part ist einfach die Währung dazu, der Glaube zu ergreifen, aber ja, der Herr will es liebend gern. Amen. Also, nimm vom reich gedeckten Tisch. Ja, wir nehmen vom reich gedeckten Tisch alles. Wir lassen nichts übrig. Wir essen alles auf. Halleluja. Unsere Füße sind unter den Tisch vom Papa gestreckt. Und da wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und das ist ja die besten Sachen. Halleluja. Da wird alles aufgegessen. Dem Vater wird alles aufgegessen. Die herrlichsten, tollsten Speisen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du uns so sehr liebst. Spürst du, in allem ist diese Liebe Gottes, der uns die ganze Zeit gut tut, der uns die ganze Zeit gut tun möchte, der uns die ganze Zeit beschenkt, der uns die ganze Zeit wohltut. Das ist wirklich der Papa. Lass dir nie was einreden, anderes einreden, dass Gott nicht gut ist, sondern Gott ist wirklich gut. Er ist einfach unendlich gut. Wir entdecken immer noch mehr, wie gut er ist. Und dass er noch viel besser ist, als wir dachten. Das ist eigentlich eine gute Entwicklung, wenn du jeden Tag einfach noch mehr erkennst, wie gut er ist. Das ist eine super Entwicklung. Halleluja. Amen. Und jetzt hören wir das Wort von Andreas. Juhu. Gebt ihm mal einen Applaus. Gott ist gut, ja. Gott ist wirklich gut. Und das ist wirklich eine super Entwicklung, die du machst, wenn du entdeckst, dass Gott immer, du bist immer überrascht, dass er noch viel besser ist, als du gestern noch gedacht hast. Kann das wirklich sein, dass es jemand gibt, der so gut ist und der dich so liebt, wie Gott dich liebt, ja? Und dich so segnet, wie Gott dich segnet. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber das sind so viele Segnungen da, die Gott macht, wenn du mal auf dein Leben zurückschaust und das siehst, was Gott alles getan hat und gemacht hat. Und manchmal ist man richtig sprachlos von dem, wie gut Gott ist. Ja, das ist fantastisch. Als ich meine Frau kennengelernt habe vor ein paar Jahren, da wussten wir noch nicht so viel von Gott, beide nicht. Und da war sie gerade in der Nachbarkirchgemeinde und hat bei der jungen Gemeinde, so hieß es bei uns, ich weiß nicht, ob es hier auch so heißt, ich weiß, junge Gemeinde hieß das, und da hat sie einen Vortrag gehalten über Alkoholismus und die Gefahren dessen. Ja, ich erinnere mich nicht mehr an viel, aber die Gefahren des Alkohols, ja. Da gab es diese drei Typen, an die erinnere ich mich noch. Das eine war der Gelegenheitstrinker, ja, der ab und zu mal ein Gläschen trinkt, ja. So, wenn die Gelegenheit günstig ist und es auch nicht so viel kostet und man sich nicht bloßstellt, ja. Und dann der zweite, das war der Quartalstrinker, der wirklich zu Festlichkeiten die Sau rauslässt und trinkt, was geht, ja. Und dann auch mal so eine Woche durchhält und dann auch wieder Pause macht. Und der dritte, das war der Spiegeltrinker. Der Spiegeltrinker. Und das hat mich so beeindruckt, ich habe es nochmal nachgelesen, der Spiegeltrinker ist einer, der eigentlich nicht fähig ist, irgendwas fertig zu bringen, ohne seinen Spiegel zu haben. Und ich habe mich so bewusst entschieden, ich bin jetzt so im Punkt Quartalstrinker und ich möchte eigentlich hin zum Spiegeltrinker, ja. Also ihr seht schon, ich spreche im Geist, ja, wir müssen das alles ein bisschen übertragen. Man kann halt mit dem Alkohol gut parallel ziehen. Ja, und ich erlebe das auch bei mir, ja, du kommst zu einer Konferenz und dann nimmst du alles, was du kriegst, und dann ist man eine Weile wieder trocken und dann trinkst du nicht mehr so viel von Gott. Aber diesen Spiegel zu halten, ja, und nicht so ein Spiegel, der mal so gerade so, dass es nicht auffällt, sondern wirklich ein Spiegel, der Gott will, der ist wirklich überfließend, ja. Gott will einen überfließenden Spiegel in dir von seinem Heiligen Geist haben und halten. Und das ist eigentlich das, was ich mir wünsche, was ich brauche und was ich unbedingt will. Und ich glaube, ohne das geht's auch nicht so richtig. Wenn du auf die Welt kommst, und ich glaube, das geht jedem so, bei meinen Kindern habe ich es jedenfalls gesehen, ich nehme an, dass es bei mir auch so war, du kommst einfach nackt auf die Welt, ja. Weiß nicht, die meisten werden das wissen, dass es so ist, ja. Und du gehst auch wieder nackt, ja. Du bringst nichts mit und du nimmst nichts mit, ja. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst selber Sachen produzieren, deine Kleider nähen und deine Sachen machen und wie auch immer. Oder du gehst zu jemandem, der volle Genüge hat an allem, ne? Der dir alles geben kann, ja? Der dich wirklich beschenken kann von vorne. Das sind ja auch noch welche, hallo. Ja, der dich wirklich beschenken kann mit allen, ja. Und wenn du feststellst, und das ist auch in unserem geistlichen Leben so, irgendwann stellst du fest, du stehst einfach nackt vor Gott, ja, du hast nichts zu bringen, du hast einfach gar nichts zu bringen. Ist es jemand schon mal so gegangen? Ja, du stehst vor Gott und hast überhaupt nichts zu bringen und sagst, Herr, ich brauche alles von dir. Ich kann nur in deiner Gegenwart leben, ich kann nur von dir ziehen. Alles, was ich habe, ist, dass ich gebe mein Leben für dich, ja, meine Nacktheit quasi, ja, also nicht viel. Und Gott, mach du was draus. Ich will mich dir hingeben. Und du machst was draus. Du sollst mein Leben erfüllen, egal was dabei rauskommt. Egal was kommt, ja. Ja, und das Leben in der Welt, du kriegst das als Kind schon beigebracht. Du musst Leistung bringen, um irgendwas darzustellen. Du musst deine Noten bringen und das geht ja schon im Kindergarten los, ja. Und dann in der Schule und dann in der Arbeit. Aber letztendlich musst du lernen, dass du vor Gott ja nicht viel bringen kannst, sondern alles aus ihm nehmen kannst, weil er ist die Fülle. Es heißt im Jakobus 1, Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Das heißt, alles Gute, was in deinem Leben ist, kommt von Gott. Ja, ich habe das nicht, wenn ich da Rückblick mache, ja, und Gott Dank für das, dann sind das wirklich die Sachen, wo ich da gar nicht viel beigetragen habe, die sind mir einfach quasi in den Schoß gefallen. Ja? Einfach in den Schoß gefallen, weil Gott einfach gut ist. Und das sind die Sachen, wo ich sagen kann, die haben Bestand, die haben irgendeinen Wert, alles, wo man selber gepusht hat oder wo man selber gemacht hat, da kommt nicht so viel raus dabei. Ist euch das schon mal so gegangen? Ja? Und das ist wunderbar. Das ist wunderbar, wenn du feststellst, ohne Gott kannst du eigentlich gar nichts tun. Ja? Ohne Gott kannst du nichts tun, aber mit ihm kannst du alles tun, weißt du? Wenn er in dein Leben einbricht, ja, und er bricht ein in unser Leben mit Sanftheit, ja, er bricht ein mit Sanftheit, indem wir schreien nach Gott, Herr, fülle mich, ja, fülle mich. Ich brauche deine Gegenwart, ich brauche deine Offenbarung, ich brauche dein Zutun, ich brauche dein Wirken in meinem Leben, ich brauche deine Fülle in meinem Leben. Ich brauche dich einfach. Ich brauche dich. Ohne dich kann ich keinen Schritt mehr weitergehen. Ohne dich mag ich keinen Schritt mehr weitergehen. Ohne dich mag ich nicht leben. Ein Tag ohne dich ist ein absolut verlorener Tag in meinem Leben. Und solche Tage will ich nicht mehr leben. Ich will von dir gefüllt sein, morgens, abends und nachts. Und da geht's nicht nur um einen kurzen geistlichen Rausch oder so, oder was auch toll ist, ja, wenn du den Heiligen Geist erlebst, sondern einfach eine Berührung von seiner Gegenwart tagtäglich. Ja, das heißt von Mose, dass sein Angesicht leuchtete in der Herrlichkeit. Ja, und das war Abglanz. Das war von außen. Ja, von außen. Er leuchtete von außen. Da war schon so eine Kraft drauf. Aber wir haben ja den Heiligen Geist in uns. Der Heilige Geist ist in uns und er leuchtet aus uns heraus und er will aus uns herausleuchten. Jesus sagt, stell dein Licht nicht unter einen Scheffel. Das heißt, er will, dass wir leuchten. Er will, dass du leuchtest in jeden Lebenslagen. Ja, wir gehen raus in die Welt, nicht um die Welt ist so böse und so schlecht und wie komme ich jetzt heute durch den Tag, sondern einfach um zu leuchten, um alles zu bestrahlen von seiner Herrlichkeit, mit seiner Kraft, mit seiner Hoffnung, mit seinem Glauben. Ja, die Menschen einfach zu erfüllen mit dieser Strahlkraft Gottes einfach, das einfach auszubreiten, weißt du bist da, das auszubreiten und diese, ja, wie es der Pastor Georg gesagt hat, am Sonntag, diese Quelle einfach frei räumen zu lassen von Gott, dass sie richtig sprudelt und noch mehr sprudelt und ich glaube, das ist unsere vorrangige Aufgabe, dafür sind wir zuständig, diese Quelle frei räumen zu lassen, du kannst es manchmal nicht selber, der Teufel schüttelt Sachen rein und da kommen Gedanken und weiß der Geil was, Herr, räum diese Quelle frei und lass sie wirklich sprudeln. Lass das Licht aus mir rausleuchten, ja. Nimm dieses alles, was fleischlich außenrum noch ist. Ja, es ist ja eh tot. Ja, da kommt es ja nicht mehr drauf an. Aber auf Jesus in dir kommt es drauf an, dass er leuchtet und alles übernimmt, ja. Dich zuallererst und dann um dich herum, deine Familie, deine Arbeitskollegen, deine Gemeinde, alles, ja. Ja, das ganze Land, ja. Wir werden dieses Land Deutschland erreichen, wenn wir anfangen, richtig zu leuchten und ihn machen zu lassen. Ja, weg von diesen Programmen, die wir in unseren Köpfen haben. Und jeder hat irgendwo ein Programm in seinem Kopf, wenn du ehrlich bist. Ja, musst du das zugeben. Oder auch nicht. Bei mir sind jedenfalls viele Programme im Kopf. Ich muss sagen, Herr, diese Programme, die, ich will dein Programm in meinem Leben haben. Und ohne dich kann ich nichts tun. Und mach du und füll du und bring du hervor. Bring du hervor. Ja, Jesus sagt, das Samenkorn muss sterben, damit Frucht draus entsteht. Also dein eigenes Ich, dein eigener Willen, dein eigenes Sein. Und das muss einfach sterben, damit Jesus rausleuchten kann, damit er hervorkommen kann. Das ist das Einzige, was zählt. Ja? Das ist das Einzige, was Sinn macht. Amen. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Ja, wir haben allen Grund zu danken. Wir haben allen Grund zu danken. Ich meine, er in uns ist es, der uns fähig macht. Er in uns ist es, der uns erlöst hat. Er in uns ist es, der uns Weisheit gibt. Ja, er in uns ist es, wie es der Andreas gesagt hat. Weißt du, wir können nichts aus unserer Kraft raus machen. Wir können nichts machen. Ja, gar nichts. Ja, ich meine, ein bisschen was kriegst du vom Verstand schon hin, aber spätestens, wenn es ans Übernatürliche geht, ja, wenn es darum geht, Wunder zu wirken, ja, weißt du, wir können nichts aus eigener Kraft machen, ja. Und ich fand es echt interessant, ich habe nachgelesen in der Apostelgeschichte, weißt du, was die Apostel gemacht haben, als nach Pfingsten der Geist auf sie gekommen ist? Weißt du, die Apostel, die haben das genommen, was sie bekommen haben, und sind einfach losgezogen, ja. Die sind einfach losgezogen, weißt du, die haben gleich Vollgas losgelegt. Ja, weißt du, wenn du dir das anschaust, die haben, weißt du, die haben es empfangen, weißt du, die wurden aktiviert durch den Heiligen Geist, ja, und die sind einfach losgegangen, haben Kranke geheilt, ja, die sind losgezogen, weißt du, denen hat es auch nichts ausgemacht, dass sie gefangen genommen wurden, vor einen hohen Rat gestellt wurden, weißt du, das hat denen nichts ausgemacht, weil sie haben einfach gemerkt, ja, das ist schwierig zu sagen, es ist ein Gefühl, aber weißt du, wenn du das Leben in dir hast, und das aktiviert wird, ja, also dann hält dich nichts mehr auf. Dann hält dich nichts mehr auf. Ist genauso wie Luther, der gesagt hat, oder weiß man nicht genau, aber scheinbar gesagt hat, so oder so ähnlich, ja, ich stehe hier und kann nicht anders, ja, weil der Geist in ihm aktiv war. Ja, der Geist Gottes war in ihm aktiv und genauso ist der Geist Gottes in uns aktiv. Ja, es ist dieser Geist, so wie es die Jutta vorher gesagt hat, dieser Atem Gottes. Dieser Atem Gottes ist in uns aktiv und das ist der Geist, der uns fähig macht. Das ist der Geist, der uns antreibt. Weißt du, uns treibt nicht irgendein religiöser Geist an, der sagt, hey, du musst auch mal wieder wen bekehren oder du musst jetzt mal wieder jemand kranken, die Hand auflegen, dass er gesund wird, weißt du. Es ist der Geist Gottes, der uns antreibt, der genau weiß, also es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Schöneres, wenn jemand durch mich das neue Leben bekommt. Weißt du, wenn wir dieser Kanal sind, der das Leben weitergibt, wenn wir der Kanal sind, der die Hand auflegt und derjenige wird gesund werden oder wird frei werden. Weißt du, wird frei auch von seelischen Belastungen, wird frei von Ketten, ja. Wenn wir einfach aktiv werden, weißt du, und diese Dinge einfach tun, ja. Du kannst eben nachlesen, Apostelgeschichte, was die Apostel gemacht haben. Und weißt du, das Ganze war begleitet auch vom Übernatürlichen. Weißt du, sie wurden ins Gefängnis geworfen, es kam der Engel, er hat sie wieder rausgeholt, ja. Weißt du, und das ist unser Leben. Das ist ja unser Leben. Ja, unser Leben ist nicht, dass wir uns ein Programm machen und jeden Tag halt irgendjemand irgendwas Gutes erzählen, so das Evangelium, ja, sondern unser Leben ist ja dieses übernatürliche Leben. Ja, unser Leben ist dieses übernatürliche, dass Leute um dich herum verwandelt werden, ohne dass du ihnen vielleicht irgendwas sagst. Ja, dass du, ja, hast du auch schon gehört, diese Abstrahlung einfach hast, dass Leute dich anschauen und sehen, hey, am Joshua, an dem ist was anders. Hörst du, den schaue ich an Und ich merke einfach, an dem ist was anders. Ja, weißt du, von dem geht was aus. Von dem geht was aus, was mich irgendwie verändert, was mich irgendwie happy macht, was mich irgendwie, weißt du, was mich irgendwie fröhlich macht. Ja, das ist der Geist Gottes, der in uns ist und durch uns einfach aktiv ist, durch uns aktiv wird, der durch uns fließt. Ja, ob wir uns dessen gerade vielleicht bewusst sind oder nicht. Ja, das ist auch die gute Nachricht, ja, dass du dir nicht immer dessen bewusst sein musst, dass der Geist Gottes in dir ist, ja, sondern egal wo du hingehst, egal wo du bist, weißt du, der Geist Gottes lebt in dir und er kommt aus dir raus, weißt du, er kommt aus dir raus, es ist wie der Schweiß, der durch deine Poren, weißt du, einen Ausweg findet, genauso findet der Geist Gottes einen Ausweg, ja. Ausweg ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber aber er kommt einfach aus dir raus. Er kommt einfach aus dir raus, ja, weißt du, weil dieses Leben in dir aktiv ist, ja, das ist diese Quelle, ja, diese Quelle, eine Quelle, die kannst du nicht einfach zustopfen, eine Quelle kannst du nicht einfach, die kannst du nicht einfach aufhalten, weißt du, du kannst irgendwas reinstopfen, aber sie wird immer irgendeinen Weg finden, wie sie rauskommt, eine Quelle wird sich immer irgendwo wieder einen Weg bahnen, ja, und so haben's die Apostel erlebt, weißt du, sie wurden ins Gefängnis geworfen und der Engel kam und hat sie wieder rausgeholt, weißt du, sie wurden von Hohen Rat gestellt, wurden angeklagt, weißt du, hat sie nicht interessiert. Sie haben einfach gesagt, wir gehorchen Gott. Ja? Wir machen das, was Gott uns sagt. Ja? Und das ist genau unser Leben. Also wir machen das, was Gott uns sagt. Wir machen nicht, wir gehen nicht unter diesen Zeitlauf der Welt, dass wir sagen, oh, jetzt müssen wir vorsichtig sein, ne, in der Welt, was gerade alles abgeht. Nein, weißt du, wir machen das, was Gott uns sagt. Ja, wir machen das, was Gott uns sagt. Und Gott hat gewaltige Pläne. Gott hat was Mächtiges vor mit uns, weißt du, mit dem Leib Christi. Ja, er hat Gewaltiges vor. Ja, ich glaube, dass diese Situation einfach die oder einfach das, was Corona oder einfach alles gebracht hat, weißt du, einfach was der Teufel versucht hat zu bedrängen. Ja, das ist ja einfach diese wie so eine Decke, die sich da drauf gelegt hat. Ja, und wird langsam schon besser, aber du spürst einfach immer noch diese Deckelung, du spürst einfach noch irgendwie diese Bedrängnis, ja, und ich glaube, dass Gott da was Mächtiges draus machen will, ich glaube, dass Gott das nutzt, ja, ich meine, das, was der Teufel tut, weißt du, das muss er zurückzahlen, weißt du, das ist ein biblisches Gesetz, ja, all das, was der Teufel tut, muss er zurückzahlen, ja, jetzt kannst du dir überlegen, was er einfach das letzte Jahr so getan hat und jetzt stellst du dir einfach vor, was er noch alles zurückzahlen muss. Ja? Also da kommt so langsam die Vorstellung, weißt du, was uns noch alles so erwartet, ja? was Gott noch alles geplant hat. Ja? Und darauf schauen wir. Ja, darauf schauen wir. Wir schauen, was Gott geplant hat. Wir schauen nicht, was der Teufel gerade irgendwo tut, ja, sondern wir schauen einfach drauf, was Gott geplant hat. Ja. Darauf richten wir unseren Fokus. Also Gott, er hat was Gewaltiges vor. Er hat was Gewaltiges vor. Ich glaube, dass wir wirklich diese Seelenernte sehen werden, weißt du, wo Leute reingezogen werden ins Reich Gottes, wo Leute reingezogen werden, weißt du, und wo, weißt du, wie werden sie reingezogen? Durch dich, weißt du, durch dich werden sie reingezogen, durch jeden Einzelnen, ja, durch jeden Einzelnen von uns werden sie reingezogen, ja, durch das, was du weitergibst, durch das, was du ausstrahlst, durch deine Worte, die du weitergibst, ja, werden sie gezogen, weißt du, das ist einfach dieses übernatürliche Leben, weißt du, sie werden eben nicht nur gezogen durch irgendwelche Worte, die du machst, sondern wir werden gezogen durch den Geist, der das begleitet. Durch den Geist, der das begleitet. Ja, es ist dieses Übernatürliche, was uns begleitet permanent. Ja, was uns begleitet permanent. Und dessen sind wir uns bewusst. Es ist diese Kraft, die auf uns ist. Ja, diese Kraft, die uns befähigt. Ja, diese Kraft, die uns stark macht. Ja, wenn wir in Bedrängnis kommen, wir wissen, es ist diese Kraft, die auf uns ist und stark macht. Ja, es ist diese Kraft, die Jesus Christus, ja, für uns freigesetzt hat. Ja, und die wirklich alles überwunden hat. ja, die alles überwunden hat. Es kann uns nichts mehr entgegentreten, was nicht schon überwunden wurde. Ja, was nicht schon überwunden würde, egal wie groß es gerade aussieht, egal wie groß es gerade scheint, egal wie groß sich der Teufel gerade vor dir aufblustert. Ja, es kann uns nicht aufhalten, es kann uns nicht stoppen. Ja, also in diesem Bewusstsein gehen wir, dass uns wirklich nichts und niemand aufhalten kann. Ja, nichts und niemand. Ja, weißt du, schaust dir vielleicht nochmal an, was die Apostel so getan haben. Ja? Schaust dir an, was sie gemacht haben. Nix und niemand. Weißt du, wir stehen auf und wir sagen, der Geist Gottes ist in uns lebendig und wir können nicht anders. Ja? Wir können nicht anders. Weißt du, wir können nicht anders. Und wenn Leute dich anklagen, sagst du, ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Weißt du, ich muss dieses neue Leben weitergeben. Ich muss Kranken die Hände auflegen, dass sie wieder gesund werden. Ich muss, ja, wenn du Gebundene siehst, ich muss sie freisetzen. Ja? Weil dieser Geist in dir so sehnsüchtig nichts anderes will. Weißt du, er duldet keine Enge, er duldet keine Ketten, ja, sondern es muss einfach freigesetzt werden, ja, es muss freigesetzt werden und das ist unser Leben, das ist das, was wir tun, unser Auftrag hier auf dieser Erde. Amen. Amen. Halleluja. Du hast es gerade gehört, wir schauen auf Gott, wir schauen auf das, was er für uns vorhat, ne? Was er für uns geplant hat, was er uns sagt letztendlich, ne? Gott, wenn Gott zu uns spricht, was er für einen Plan hat für dein Leben, ne? Und wir schauen genau auf das und dann tun wir auch das Richtige letztendlich, ne? Die Frage ist nur immer, was sagt Gott zu uns, ne? Hören wir auch darauf, was Gott auch zu uns sagt, oder schauen wir auf die Umstände, schauen wir, was die Welt zu uns sagt, schauen wir, was Kollegen oder Freunde zu uns sagen, was vielleicht gar nicht so mit Gott zu tun hat. Ne? Und da ist der Punkt, woher weiß ich denn, was Gott mir sagen möchte? Und da ist es so wichtig, diese Beziehung zu Gott zu haben. Also diese Beziehung wirklich aufrecht zu erhalten mit Gott. Ne? Das heißt, was auch der Andreas vorher gesagt hat, ne? was bist du für ein Trinker? Ne? Bist du ein Gelegenheitstrinker ab und zu mal? Trinkst du einmal im Jahr oder trinkst du die ganze Zeit? Letztendlich, mit was bist du gefüllt? Bist du mit Gott gefüllt, mit dem Heiligen Geist gefüllt? Bist du ständig mit dem Heiligen Geist voll? Und dadurch hast du die Beziehung letztendlich auch zu Gott. Du sprichst mit Gott. Gebet letztendlich. Du betest zu Gott. Viele verstehen Gebet noch irgendwie, ja, irgendwas auswendig lernen und das immer wieder zu wiederholen. Aber es ist Quatsch letztendlich. Also wenn du in einer Beziehung lebst, wenn ich Tobi, Valerie leben in einer Beziehung, ne? Und der Tobi hat jetzt so seine tollen Sätze auswendig gelernt und jeden Tag spricht er das Gleiche zur Valerie, ne? Was er auswendig gelernt hat. Und dann betet er der Valerie das vor, jeden Tag auf den Knien betet er es vor und ist da voller Eifer dabei und wundert sich, warum die Valerie irgendwann komisch wieder gefällt. Findet es beim ersten Mal noch super und sagt, ja Tobi, so ein tolles Statement, so ein tolles Gedicht oder was auch immer, hab ich noch nie gehört. Ne? Beim zweiten Tag denkt sie sich vielleicht schon, okay, gut. Beim dritten oder vierten Tag denkt sie sich, kenne ich doch jetzt langsam. Ne? Da kommt letztendlich keine Beziehung zustande. Ne? Also wenn der Tobi dann ständig immer das Gleiche erzählt zur Valerie, wird sich die Valerie irgendwann denken, okay, irgendwie läuft es nicht so gut oder ich kenne es ja schon, hör doch bitte mal auf. Aber letztendlich, das ist lustig, aber manche leben so mit Gott und denken, Gott, da passiert dann irgendwas. Aber Gott weiß doch auch, ja, mein Kind, ne, habe ich doch schon gehört, kenne ich doch schon. Nicht immer das Gleiche. Na, wir haben doch eine Beziehung. Na, komm doch mit mir. Na, schütte doch dein Herz aus. Na, sei offen zu mir. Ich liebe dich doch. Na, ich bin doch nicht irgendjemand, sondern ich bin dein Papa. Und das ist letztendlich die Beziehung. Na, wenn Tobi bei der Valerie das Herz ausschüttet, na, und über Dinge kommunizieren, was im Alltag ist, was wichtig ist oder was einen, keine Ahnung, bewegt, ne? Dann ist es eine Beziehung, dann ist es ein Herz ausschütten. Genauso will Gott sein Herz zu dir ausschütten, was ihn bewegt, was er vorhat in deinem Leben. Sollst du nach links gehen, sollst du nach rechts gehen? Was ist gerade auf Gottes Herz? Für wen sollst du beten? Was ist gerade dran in deinem Leben? Er möchte dir auch helfen, er möchte dir Tipps geben. Genauso aber kannst du auch ganz offen mit Gott reden. Herr, das und das ist gerade dran, ne? Stell ihm Fragen. Mach nicht irgendwas auswendig Gelerntes. Das ist keine Beziehung. Es ist letztendlich wirklich keine Beziehung. Und Gott möchte Beziehung mit dir haben. Und du kommst auch nur wirklich in deinem Leben in diese Stellung, wo du ständig gefüllt bist mit dem Heiligen Geist, wenn du Beziehung mit Gott hast. Anders wird es nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren, wenn du da lebst und Gott lebt da, dann bist du außerhalb von seinem Bereich letztendlich und du wirst keine Beziehung haben und du kannst noch so viel auswendig gelernt haben an Gebeten, es wird keine Wirkung zeigen. Es ist leere Worte. Und ich meine damit nicht, auch wenn du mal Bibelverse zitierst, das meine ich damit gar nicht. Also das ist gut, wenn du auch Bibelverse zitierst, wenn du die laut auch aussprichst, das hat Kraft, da ist Gottes Wort da dahinter. Das meine ich nicht. Ich meine wirklich auswendig gelernte Gebete, wo keine Herzenshaltung, damit ich es halt runtergesprochen habe, wo nicht das Herz dabei ist, wo nicht das dabei ist, was mich bewegt letztendlich, wo ich auch an Gottes Herz ran möchte. Das meine ich da damit. Also wie gesagt, es ist von Herz zu Herz, von Tiefe zu Tiefe letztendlich und das ist das, was bewegt und das ist auch das, was Gott möchte. Er möchte, dass du immer tiefer in ihn hineingehst. Er möchte immer, dass du tiefer in diese tiefe Liebe hineingehst und er möchte sie dir auch geben. Ne? Gott ist nicht, wie soll ich sagen, weit weg. Er lebt in dir. Na, er lebt in dir. Und in 2. Korinther 6, Vers 16 und 18 heißt es so schön, vergesst nicht, wir selbst sind der Tempel des lebendigen Gottes. Also Gott lebt in dir und in mir. So hat Gott gesagt, ich will mitten unter ihnen leben, ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und in Vers 18 heißt es dann, ich werde euer Vater sein, ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das sage ich, der Herr, der allmächtige Gott. Gott sagt hier in seinem Wort, er ist nicht nur Gott, er ist nicht nur der allmächtige Gott. Ne? Er lebt nicht nur in dir, was ja schon, wow, also super, super genial ist. Also das kann man sich ja mit dem Verstand schon gar nicht vorstellen. Das muss man im Geist erfassen letztendlich. Aber er sagt dann ja letztendlich auch noch, und ihr werdet meine Söhne und meine Töchter sein. Mit ihm zusammen, in Beziehung. Ne? Gott will nichts anderes als mit dir Beziehung. Gott will nichts anderes als Kinder zu haben und mit denen gemeinsam was bewegen letztendlich. Ne? Gott ist im Himmel, Jesus ist im Himmel. Du bist hier auf dieser Erde und er will nur das Beste für dich in deinem Leben und letztendlich will er seine Herrlichkeit, seine Gegenwart durch dich reflektieren hier in dieser Welt. Um noch mehr Kinder, um noch mehr Söhne, um noch mehr Töchter zu erreichen, damit die Familie immer größer und größer wird. Und da braucht auch kein Neid sein, wow, jetzt wenn ich noch mehr reinhole, dann kriege ich weniger. Nein, bei Gott gibt es keine Begrenztheit, bei Gott gibt es nichts, ne, wo man sagen kann, wow, das muss man festhalten. Letztendlich, sondern für alle ist die Fülle da. Für alle. Ne? Und das sagt er hier letztendlich. Wir sind der Tempel. Er lebt in uns, in seiner ganzen Herrlichkeit, in seiner ganzen Pracht. Ne? Und er sagt nicht nur, dass er Gott sein will und wir sein Volk, da hört es nicht auf, sondern er sagt ganz klar, ich will der Papa sein. Ich will dein Papa sein. Und du bist mein Kind. Ich will dein Papa sein. Und ein Papa sorgt für seine Kinder. Ein Papa ist da für seine Kinder. Ein Papa ist in allen Lagen immer da für seine Kinder. Wenn es dir schlecht geht, wenn es dir gut geht, wenn du irgendwelche Herausforderungen hast, ne? Wenn du Luftsprünge machen könntest, wann auch immer, er ist da und will teilhaben an deinem Leben. Ja, und das ist das, wo ich euch heute einfach nochmal ermutigen möchte, auch am Livestream ganz besonders habe ich gerade einfach so den Eindruck, auch ich will dich wirklich ermutigen, hab Beziehung mit deinem Papa, nicht nur 5 Minuten am Tag. Gott will, dein Papa will die ganze Zeit in deinem Leben sein. Es ist nicht wie dein irdischer Papa, ne, der dann, was dir vielleicht einem jugendlichen Alter dann peinlich sein könnte, oh, mein Papa geht zu meinen Freunden mit, ist jetzt ein bisschen doof, ne? Papa, könntest nicht mal ein bisschen Abstand halten, ne? Ich will auch mal cool sein und so. Nein, ne? das ist nicht das. Gott lebt in dir, dein Papa lebt in dir und er gibt dir genau das, was du brauchst zum richtigen Zeitpunkt. Und letztendlich kannst du nur mit ihm cool sein in dieser Welt. Letztendlich kannst du nur mit ihm kühn sein in dieser Welt, ne? Und er will für dich da sein, die ganze Zeit. Und er wartet eigentlich nur drauf, dass wir uns mit ihm unterhalten, ne? Dass wir mit ihm in Beziehung treten, dass wir mit ihm in Verbindung stehen letztendlich. Weil welcher Papa möchte das nicht? Welcher Papa möchte das nicht? Also ich möchte mit meinen Kindern, muss ich ganz ehrlich sagen, in Beziehung stehen. Ich möchte an ihrem Leben teilhaben. Ich finde es schlimm, wenn ich mal, jetzt gerade nicht, jetzt habe ich gerade keine Geschäftsreisen, aber ich finde es schlimm, wenn ich mal nicht mit ihnen in Kontakt bin und dann mal 2-3 Tage weg bin und vielleicht auch Sachen dann verpasse, nicht mitkriege, was sie denn gerade berührt, was sie denn gerade haben. Ich sehne mich letztendlich danach, wieder mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Und das ist Gott auch. Er sehnt sich danach. Er sehnt sich so danach, mit dir Gemeinschaft zu haben. Also fang wirklich an, ich möchte dich wirklich nochmal ermutigen, fang an mit ihm Gemeinschaft zu haben. Fang an mit ihm wirklich den ganzen Tag zu verbringen. Das muss auch gar nicht viel sein, dass du jetzt sagst, ich kann nicht mehr arbeiten, ich muss ja mit Gott Beziehung haben. Nein, du kannst es nebenher machen. Du kannst ihn einfach in deine Arbeit, in deinen Haushalt, in deine Erziehung, wo auch immer, schließ ihn einfach mit ein. Und du wirst sehen, dass dein Leben sich verändern wird. Du wirst sehen, dass Situationen leicht werden und Herausforderungen verschwinden. Halleluja. Amen. Ja, fang an, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Extrem wichtig. Nicht nur hin und wieder mal, sondern wirklich Gemeinschaft, so wie Christian gerade gesagt hat, den ganzen Tag. Weil er ist ja da, er lebt ja in dir. Du bist ja eins mit ihm. Mach dir das einfach bewusst. Du kannst immer mit ihm reden. Das muss gar nicht verbal zu hören sein. Du kannst immer mit ihm reden, er ist in dir. Es war schon ziemlich spät heute Nachmittag, wo ich gesagt habe, Heiliger Geist, ich brauche wenigstens einen Bibeltext. Also es wird irgendwie immer krasser. Ich habe ja schon mal gesagt, vor einer Weile war es noch vor 3 Tage vorher. Und jetzt wird es immer kürzer, immer kürzer. Dann hat mich heute jemand angeschrieben, mittags ist schon alles fertig, hast schon alles fertig? Und ich sage, ich habe noch nicht mal einen Bibeltext, ich weiß gar nichts. Dann saß ich so und habe gesagt, also okay, ich muss dir vertrauen, ich kann nichts anderes machen. Und auf einmal war da, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dann dachte ich, nein, das kann ich nicht bringen. Das ist Intensivabend, das soll die Leute ermutigen. Und dann hat er mir was Und das geht dann meistens ganz schnell. Also dann wirklich fließt es hintereinander. Dann komme ich manchmal ins Schleudern. Aber wie Andreas von den Plänen sprach, da kam eben zu in mir hoch, Gott bestätigt seine Pläne, nicht meine Pläne. Und er will offensichtlich, dass ich lerne, mich noch mehr auf ihm noch mehr zu vertrauen und noch mehr drauf zu verlassen. Dann kam in mir hoch, vor 10 Tagen hatte ich Geburtstag. Das weiß fast keiner. Ein runder Geburtstag, 60 Jahre. Kannst du ruhig äußern, wenn du sagst, ups, ich habe gedacht, du siehst älter aus. Ja, 60 Jahre. Am 21. Mai 1961 wurde ich getauft. Meine Bekehrung kam später, aber an dem Tag wurde ich getauft. Und wisst ihr, dann plötzlich war es da, dann dachte ich, ja, wir haben so viel starke Taufen erlebt in der letzten Zeit, so viel starke Zeugnisse erlebt, gehört, was die Menschen erzählt haben, was sie mit Gott erlebt haben, diese Zeugnisse bei der Taufe. Ich hätte damals keins gehabt. Ich hätte nur gesagt, ich lass mich meiner Mutter zuliebe taufen. Das war so. Und ich muss sagen, ich bin 1000% dankbar dafür, dass ich es meiner Mutter zuliebe getan habe. Weil viel später wurde mir bewusst, ich war immer beschützt. Und diese Tauftexte, die, ich glaube, Irina sucht sie jedes Mal raus oder lässt sie sich geben, weil ich bin überzeugt, die Tauftexte sind eine Anleitung oder eine Leitung fürs Leben von Gott. Ich habe meinen Tauftext lange irgendwo in der Bibel liegen gehabt. Und eines Tages, auch schon vor langer Zeit, fiel er mir in die Hand. Und dann dachte ich, ich muss doch noch mal lesen, wie ging der eigentlich? Es ist Psalm 121, Vers 7 und 8. Der Herr wendet Gefahr von dir ab und bewahrt dein Leben. Auf allen deinen Wegen wird er dich beschützen, von Anfang bis zum Ende, jetzt und in alle Zukunft. Und dann wurde mir bewusst, ja, er hat mich immer bewahrt, immer. Ich habe wirklich ein paar Jahre nicht auf Gott gehört, sage ich jetzt einfach mal so. Er hat mich immer bewahrt. Und als ich dann später darüber nachdachte, wo er mich alles bewahrt hat, da konnte ich eigentlich gar nicht genug danken. Und ich glaube, es Leute am Livestream besonders brauchen. Ich glaube, gerade durch diese ganze Sache mit diesem Lockdown und nicht so viel Kontakt oder so, haben sich manche Leute auch zurückgezogen, manche Christen auch. Und haben sich auch vom Geist der Angst zum Teil deckeln lassen. Das kommt auch immer im Telefondienst mal raus. Aber wisst ihr, das hat nichts mit Gott zu tun. Der Geist der Angst ist nicht von Gott. Von dem brauchen wir uns nicht deckeln zu lassen. Wenn du dein Leben Gott übergeben hast, ich meine, die Taufe ist das äußere Zeichen zwischen dir und Gott. Vor den Menschen, das steht auch in der Bibel. Aber du hast Jesus angenommen als Herrn. Gott ist dein Vater. Du kannst ihm total vertrauen. Er will, dass wir ihm vertrauen. Er will es. Seine Zusagen, und jetzt gerade eben ganz speziell für mich auch wichtig, aber auch für andere wichtig, nicht nur für mich persönlich, nimm dir nochmal deinen Tauftext vor. Das ist kein Zufall. Und wenn, dann ist es Matthäus 6, 33. So wird euch solches alles zufallen. Weil du vielleicht das noch gar nicht weißt, sorgt Gott schon dafür, dass du genau den Text bekommst, den du brauchst für dein Leben. Also ich habe den Text, den ich gebraucht habe. Es war mir damals nicht bewusst, aber ich habe ihn gebraucht. Und ich bin kein Lieblingskind Gottes. Wir sind alles Lieblingskinder Gottes. Und jeder bekommt den Text von Gott, den er für sein Leben braucht. Da können wir ganz sicher sein. Aber es ist eben auch wichtig, wirklich sich damit nochmal zu befassen, das nochmal durchzulesen, sich nochmal anzugucken und zu sagen, ja Gott, du bist mein Vater, ich glaube dir. Und wenn ich es bisher noch nicht so getan habe, ich will es mehr und mehr. Ich will dir einfach glauben. Ja, das Leben ist einfach herrlich. Ich glaube, Irina hat es vorhin schon gesagt. Das Leben ist einfach wirklich herrlich. Mit Gott ist es einfach von Stufe zu Stufe höher. Und dieser Tauftext oder das, ja, ich bleibe jetzt einfach mal beim Tauftext. Jeder, der noch nicht getauft ist, herzlich willkommen, lass dich taufen. Mach es klar, auch vor den Menschen, dass du Jesus gehörst, dass du ein Kind Gottes bist. Mach es einfach fest. Neulich hatten wir eine Frau, die war hier im Gottesdienst eine Woche vor der Taufe. Mit der hatte ich gebetet. Und dann hat sie gesagt, vielleicht komme ich nächste Woche zur Taufe und guck mir das mal an. Ja, sag ich, mach unbedingt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie weiter da war. Ich habe es nicht beobachtet. Aber die Frau war so berührt von der Taufe. Weißt du, das ist nicht irgendetwas, was mal so an uns vorbeigeht. Gott will uns haben als seine Kinder. Und wir sollen es festmachen. Er möchte, dass wir es festmachen mit ihm. Und dann wächst auch unser Vertrauen, weil wir immer mehr Erkenntnis bekommen. Das ist wie so eine unterste Stufe einer Treppe, diese Taufe und dieser Text. Und dann wächst du und du steigst auf und du steigst auf und du gehst höher und du gehst höher. Mit jeder Erkenntnis wächst du. Du wächst tiefer in Gott hinein, du wächst höher hinauf, du wächst immer mehr zu ihm hin. Ich habe einfach ein paar Bibeltexte heute, weil ich sie einfach gut finde. Zum Beispiel in Josua 1, Vers 5 und 9, glaube ich, sei mutig und stark oder sei mutig und kühn, je nach Übersetzung. Weißt du, das gilt dir, das gilt mir, das gilt jedem am Livestream. Lass dich nicht von Angst deckeln. Lass dich dir nichts erzählen. Das ist im Moment alles so schwierig und so. Nein, ist es überhaupt nicht. Wirf das alles ab. Mit Gott ist es nicht schwierig. Mit Gott ist es leicht. Mit Gott kannst du über die Mauern springen. Okay, ich mache meine Mauer gerade ein bisschen niedriger. Ich dachte, das reicht mir gar nicht für die 10 Minuten. Nimm mal Psalm 37, 5. Überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben. Vertrau auf ihn. So wird er handeln. Er. Es ist sein Plan. Oder Psalm 12, Vers 7 und 8. Auf die Worte des Herrn ist Verlass. Sie sind rein und echt wie Silber. Gott hält sich an seine Zusagen, jetzt und immer. Immer. Weißt du, wir sind keine Zufallsprodukte. Keiner, auch keiner am Livestream. Wir sind seine Kinder. Er hat uns gerufen, er hat uns ausgesucht. Er will jeden Menschen zu sich ziehen. Wir sind schon da. Also wirf die Ballast, den Ballast ab, der dich da gedeckelt hat in letzter Zeit. Mach dich wieder frei. Wir haben keinen Geist der Angst. Wir sind frei. Jesus hat uns frei gemacht. Und als diese freien Kinder Gottes leben wir. Amen. Wow. Merkst du was? Um was es heute Abend geht? Gott ist gut. Gott ist gut. Und er wirbt um dich. Weißt du, er will, dass du ihm vertraust. Dass du alles andere loslässt. Dass du nimmer auf die Sichtbare schaust. Dass du dich nicht mehr von dem, was in der Welt ist, beeindrucken lässt. Sondern dass du einfach immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer in seine Gegenwart eintauchst. Weißt du, wir singen ja dieses Lied. Immer tiefer hinein, immer tiefer hinein, immer tiefer hinein in seine Herrlichkeit. Weißt du, das ist unser Leben. Das ist unser Leben. Und Marion hat vorher so viel vom Wort, von seinem Wort vorgelesen. Weißt du, er hat uns sein Wort gegeben, er hat uns Jesus gegeben. Er ist unser Fels, auf dem wir stehen. Er ist unser Halt. Und das Wort, weißt du, ist nicht nur ein Buch, die Bibel, und es ist nicht nur irgendein Wort, sondern wenn du das, die Bibel aufschlägst und du nimmst zum Beispiel einen Bibelvers, du sprichst ihn aus, du meditierst darüber. Weißt du, da kommt Leben hervor. Da kommt das hervor, was du brauchst. Da kommt Trost hervor, da kommt Offenbarung hervor, da kommt Erkenntnis hervor. Und mich beschäftigt gerade der Epheser 2,8 ist es so, durch Gnade seid ihr errettet, durch Glauben, nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, damit niemand sich rühme. Weißt du, er hat uns errettet aus Gnade. Aus Gnade. Und warum soll es denn dieser wunderbare Gott schlecht meinen mit uns? Warum brauchen wir dann noch Zweifel haben, dass er es nicht gut meint mit uns? Warum soll man dann noch Bedenken haben, wie es überhaupt wird? Wie alles ausgeht? Warum? Weißt du, von Gottes Seite her gibt es keinen Zweifel. Er ist dein Papa und er liebt dich unendlich. Er ist für dich, er ist immer für dich da, 24 Stunden rund um die Uhr. Bei ihm gibt es keine Pause. Er liebt dich. Und du bist sein geliebtes Kind. Und er hat dich aus Gnade errettet. Weißt du, seine Gnade für dich. Er hatte Gnade mit jedem Einzelnen von uns. Er sah, in welchem Sumpf wir lebten. Er sah, wie wir gequält waren von den Mächten der Finsternis. Und er hatte Gnade mit uns. Und er hat auch heute noch Gnade mit uns. Wenn wir einen Fehltritt machen, wenn wir zweifeln, wenn wir Angst haben, wenn wir dem Sichtbaren mehr glauben als ihm, weißt du, seine Gnade endet nie. Er hat unendliche Gnade für uns. Und seine Arme sind weit offen, weit offen. Und er sagt dir, mein Kind, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Vertrau mir. Vertrau mir. Und weißt du, manchmal gibt es noch Menschen, die haben ein Vaterbild, wie ihr leiblicher Vater war. Vielleicht war dein Vater gut. Ich sag dir, Gott ist noch besser. Vielleicht war dein Vater jetzt nicht so der Burner. Aber ich sag dir, löse dich von diesem Bild. Gott ist gut. Er ist ein Papa, wie man ihn auf der Welt, würde ich sagen, gar nicht erleben kann. Weil er kein Mensch ist, sondern weil er einfach Gott ist. Und ich denke, es ist jetzt einfach wirklich an der Zeit, dass wir jeden Zweifel loslassen, dass wir alles Alte loslassen, auch Versagen, wo uns einfach quälen will, wo wir uns selber auch nicht vergeben können. Ich sag dir, heute ist der Tag des Heils. Du darfst loslassen, du darfst dir selber vergeben. Was bildest du dir eigentlich ein, wer du bist? Gott hat dir vergeben, weißt du, er hat dir alles vergeben. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und was erdreistest du dich, dir selber nicht zu vergeben? Was erdreistest du dich, deinem Nächsten nicht zu vergeben? Schluss, Schluss, Schluss mit dem Alten, Schluss mit den Lügengedanken, Schluss, Schluss, dreh diesen Lügen den Rücken zu. Du kennst die Wahrheit. Die Wahrheit ist Liebe. Liebe, Vergebung, Gnade, Barmherzigkeit, Vertrauen. Loslassen, Gott an erster Stelle zu setzen, in jeder Situation. an jedem Tag, ich sagte sogar an jeder Sekunde. Er ist die Wahrheit und es gibt keine andere Wahrheit außer ihm. Und da lassen wir uns immer tiefer hineinfallen. Immer mehr. Und er hat dir den Heiligen Geist gegeben. Weißt du, den Geist der Weisheit. Du hast den Geist der Unterscheidung bekommen, sodass du erkennen kannst, was von Gott ist und was nicht von ihm ist. Er hat für alles gesorgt. Für alles. Er hat dich ausgestattet mit allem, was du brauchst. Weißt du, wenn Gnade dich errettet hat, Gnade, dann gibt dir diese Gnade auch alles, was du brauchst. Sie lässt sich da nicht einfach ja, draußen stehen und sagt, schau, jetzt wie du fertig wirst, meine Gnade genügt dir. Sondern er hat dir alles geschenkt. Er hat dir mit seinem Sohn alles geschenkt. Und es ist für dich. Weißt du, wir müssen das persönlich nehmen. Das Wort ist persönlich. Es ist für dich und es ist für mich. Persönlich. Gott ist ein persönlicher Gott. Er ist kein fremder Gott. Er ist kein kalter Gott. Es ist auch nicht Buddha oder Allah, sondern Gott ist es. Jesus Christus. Der König der Könige. Der Herr der Herren. Diesen Gott hast du, ein lebendiger Gott, kein kaltes Götzenbild. Weißt du, die Chinesen, habe ich gehört, die haben Götzen und wenn die nicht tun, was sie sagen, dann stellen sie den einfach in der Ecke und dann kommt der neue Götze. Das ist Aberglauben. Aber weißt du, du hast keinen Aberglauben, du hast kein Aber beim Glauben, sondern du hast Glauben, du hast das Maß des Glaubens bekommen. Du kannst glauben. Weißt du, das ist diese Quelle in dir, die alles lebendig macht. Sie macht das Wort lebendig, sie macht deinen Tag lebendig, sie macht deine Beziehung lebendig, sie macht deine Beziehungen lebendig, diese Quelle, sie füllt dich jeden Tag neu. Und wir lernen immer mehr aus dieser Quelle zu schöpfen, aus dieser Quelle zu leben, in diese Quelle hineinzusinken, aus dieser Quelle heraus, aus dieser Quelle heraus. Weißt du, nicht von irgendwelchen fremden Sträuchern oder Bäumen naschen. Die Gärten in die Kirchen in Nachbarsgärten sind oftmals süß, sehen gut aus, so schön rot. Aber weißt du, die können giftig sein. Aber die Quelle in dir, weißt du, die Quelle in dir, die ist rein, die ist klar, die ist immer frisch, da gibt's nichts Abgestandenes. Und du lernst es immer mehr aus Christus in dir herauszuleben. Wow, so ein gutes, gutes Leben. Und das ist für dich, stell dir vor, das ist seine Gnade, dass die Quelle in dir sein darf, dass du nicht irgendwo nach Mekka pilgern musst oder suchen musst, wo der Himmel ist, damit du eine Quelle findest, wo dich lebendig macht, wo du Kraft kriegst für jeden Tag, für jede Aufgabe, sondern es ist alles in dir. Alles ist in dir. Du hast Jesus und du brauchst nur ihn. Nichts anderes. Jesus allein. Das ist dein Leben für immer und ewig. Amen. Halleluja. Amen. Geht's euch gut? So wunderbare Worte. Ha? Halleluja. Wie heißt es, wie süß sind deine Worte meinem Mund, meinem Gaumen, mehr als Honig meinem Mund. Genau, so steht's geschrieben. Halleluja. seine Worte sind gut. Weißt du, Gott ist gut, das hast du gehört. Und das Gute ist, wenn Gott gut ist, dann bist auch du gut. Weil so wie er ist, so bist du in dieser Welt. Es ist wichtig, dass du dir nicht nur Gedanken machst, wer Gott ist, sondern immer wenn du dir Gedanken machst, wer Gott ist, machst du dir damit bewusst, wer du bist durch ihn. Wenn du hörst, wie gut Gott ist, was Gott alles tut, was Gott alles kann, was Gott alles macht, dann machst du dir damit letztendlich bewusst, was du tun kannst, was du bist, was deine Möglichkeiten sind. Weil so wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Amen. 1. Johannes 4, Vers 17. Weißt du, es gibt zwei Extreme es gibt eigentlich vor allen Dingen ein Extrem in der Christenheit über die Jahrhunderte. Und dieses Extrem besteht darin, sich immer Gedanken darüber zu machen, wie groß Gott ist, wie mächtig Gott ist, wow, ist so der Hammer, was Jesus alles gemacht hat in den Evangelien, ist ja krass, ist ja extrem, ist ja der Hammer. Und es zu bewundern und darum sozusagen einen Kult der Bewunderung zu machen. Und es ist mal zunächst mal nicht verkehrt, dass wir Gott bewundern für das, was er ist und wie er ist und Jesus in den Evangelien, dass sie ihn bewundern, ist wunderbar. Nur wenn wir dabei stehen bleiben, nur Gott dafür zu bewundern, wer er ist und dabei vergessen, was das mit uns zu tun hat, dann hat es im Endeffekt in unserem Leben außer eben einem Kult, außer einer Anbetung, außer einem Gottesdienst sozusagen, hat es in unserem Leben keine Auswirkungen, sondern der Punkt ist ja der, so wie er ist, sind wir in dieser Welt. Die entscheidende Frage ist ja nachher für dein Leben, ist ja nicht nur, wer ist Gott, sondern die entscheidende Frage ist ja für dein Leben auch, wer bist du in ihm? Amen. Weil das macht nachher deine Auswirkungen aus. Weißt du, die Sache ist die, wenn du in deinem Alltag, wenn du den Herausforderungen begegnest, wenn du dem Teufel ins Auge schaust, sage ich mal, vielleicht in der einen oder anderen Stelle, in dem einen oder anderen Umstand oder in der einen oder anderen Herausforderung, weißt du, dann wird nicht das Entscheidende sein, dass du dem Teufel sagen kannst, wer Gott ist, weil das weiß er. Sondern es sind den entscheidenden Unterschied, also ich meine, das ist uns schon klar, dass der Teufel weiß, wer Gott ist. Ja? Der Teufel zittert vor Gott, weil er weiß, wer Gott ist. Aber der entscheidende Punkt, wenn du mit seinen Auswirkungen zu tun hast, wenn du ihm begegnest sozusagen, wenn du mit ihm konfrontiert bist, der entscheidende Punkt wird der sein, ob du weißt, wer du bist. Amen. Und zwar in Christus. Halleluja. Das heißt, die große Mangelware, sage ich mal, in der Christenheit ist, dass wir letztendlich nicht wissen, wer wir sind. Dass viele Christen, sage ich mal, jetzt nicht wir, jetzt hier, nicht du vielleicht, aber trotzdem, glaube ich, ist es immer wieder die Tendenz, verstehst du, vom Natürlichen überlagert zu werden und damit so eine Distanz zu schaffen. Ja, Gott ist so groß und wir sind hier auf der Erde und jetzt sind wir hier. Aber weißt du, hier bekommst du das Evangelium gepredigt. Wir predigen das Evangelium, die gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist die, nicht nur Gott ist gut und Gott ist groß und Gott ist mächtig und Gott kann Wunder tun und Gott kann heilen und Gott kann dies alles tun, sondern die gute Nachricht ist die, dass Jesus Christus den Preis bezahlt hat und damit die Trennung zwischen uns und Gott entfernt hat, sodass wir jetzt sind wie er in dieser Welt, sodass wir mit ihm eins werden können und dass wenn wir jetzt hier in dieser Welt sind, dann kommt Gott in diese Welt. Amen. Halleluja. Wo du hinkommst, kommt Gott hin. Oh, preis den Herrn. Weißt du, dieses Bewusstsein muss in uns gebaut werden. Ich sag dir, das kann gar nicht lang genug gebaut werden. Ich stelle immer wieder fest, dass es in mir Wachstumspotenzial gibt, was dieses Bewusstsein angeht. Amen. Obwohl ich diese Botschaft schon lang höre und schon lang predige und schon lang auch mich immer wieder darauf ausrichte. Aber weißt du, der Punkt ist der, wir alle brauchen immer mehr das, oder brauchen immer noch tiefer, dass dieses alte Bewusstsein unseres alten Lebens, weißt du, dieses Bewusstsein dieser natürlichen Welt, dieses Bewusstsein dessen, was uns die natürliche Welt sagt, auch unser natürlicher Mensch uns sagt. Ja, wenn wir unseren natürlichen Menschen anschauen, stellen wir fest, dass er begrenzt ist. Paulus hat schon gesagt, der äußere Mensch verfällt. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass du daran vorbeischauen kannst, ja? dass dein Körper zum Beispiel älter wird und so weiter. Das sind ja Dinge, die sind ja Realität, oder dass du einfach begrenzt bist in deinen menschlichen Fähigkeiten. Du kannst zum Beispiel nicht überall gleichzeitig sein. Das ist eine Begrenzung, die du hast als Mensch, im Gegensatz zu Gott jetzt. Also die meiste Zeit jedenfalls. Gut, es gibt Leute, die erleben, dass sie an zwei Orten gleichzeitig sind oder an drei Orten. Im Geist Gottes ist es möglich, ja, hat es alles schon gegeben und gibt es immer wieder. Und wir haben auch schon von Leuten solche Zeugnisse gehört. Aber grundsätzlich bist du ja als Mensch deiner natürlichen Seite nach, bist du ja begrenzt. Aber weißt du, es ist sozusagen, die Herausforderung besteht darin, dich nicht von dieser natürlichen Wahrnehmungsweise in deinem Bewusstsein bestimmen zu lassen. Amen. Sondern dein Bewusstsein ist oder muss das Bewusstsein der geistlichen Realität sein. Und die geistliche Realität ist, wenn jemand in Christus ist, dann ist er nicht mehr dieser alte, begrenzte, vergängliche Mensch, sondern dann ist er eine neue Schöpfung. Dann gehört er bereits zur neuen Schöpfung. Dann gehört er bereits in die neue Welt. Dann ist er bereits ein Teil der grenzenlosen neuen Welt Gottes. Dann hat er bereits Anteil an den grenzenlosen, übernatürlichen Möglichkeiten Gottes. Halleluja, dann ist er ein anderer, in Bezug auf diese Welt sozusagen ein Außerirdischer, nicht vom Mars oder von was er immer woher, sondern vom Himmel hoch, da komme ich her. Amen. Weißt du, es ist interessant, ich habe heute Nachmittag habe ich diese Bibelstelle von Gott bekommen, in Offenbarung 3, Vers 20 bis 21, da heißt es, spricht Jesus in der Vision zu Johannes in der Offenbarung und sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Mit anderen Worten, mit dem werde ich Gemeinschaft haben, mit dem werde ich eins werden. Der die Tür aufmacht für Jesus, da kommt er hinein und er hat Gemeinschaft mit ihm. Und dann sagt er was Interessantes, dann sagt er nämlich diesen Satz. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Und jetzt ist natürlich das landläufige Denken ist natürlich, ja okay, wer überwindet, wer hier in diesem Leben einfach, was weiß ich, auch durch alle Schwierigkeiten hindurch am Ende überwindet, der wird dann einfach in der ewigen Herrlichkeit aber mit Gott auf seinem Thron sitzen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Realität, sicherlich ein Teil dessen, was hier mit ausgesagt ist. Aber weißt du, wenn du die Bibel nimmst, dann sagt uns das Wort Gottes auch noch etwas anderes. Er sagt uns nämlich, dass diejenigen, die den Überfluss der Gnade, der Gerechtigkeit empfangen haben, bereits im Leben herrschen durch den einen. Dann sagt uns das Wort Gottes in 1. Petrus 2, Vers 9, dass wir ein auserwähltes Geschlecht sind, ein königliches Priestertum oder ein Königtum. In Offenbarung 15 heißt es, dass wir Könige und Priester sind. Amen. Was tun Könige? Hallo, seid ihr im Lockdown oder was? Könige herrschen. Amen. Könige herrschen und regieren. Das Wort Gottes sagt uns, durch das Evangelium ist der Weg in die Herrschaft mit Christus für uns bereits geöffnet. Wir sind bereits bestimmt, mit Jesus zu herrschen, im Leben zu herrschen durch den einen Jesus Christus. Warum sagt er dann aber, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen? Wer überwindet? Ja, wovon ist die Rede? Wer was überwindet? Wer überwindet? Wer die Begrenzungen der natürlichen Wahrnehmung zum Beispiel überwindet? Wer das natürliche menschliche Denken überwindet? Wer aussteigt aus der Fixierung auf die Dinge dieser Welt, wie sich die Dinge dieser Welt darstellen? Wer daraus aussteigt und anstattdessen einsteigt in die Gemeinschaft des Geistes mit Gott, dem gebe ich mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Das heißt mit anderen Worten, Jesus lädt dich ein, mit ihm auf seinem Thron zu sitzen. Und zwar nicht erst, wenn dein Körper zu Staub zerfällt. Ja, wenn du da in der Kiste liegst, beziehungsweise du ja nicht mehr, aber dein Körper und du den Körper verlassen hast, nicht erst dann, sondern jetzt und hier. Jetzt und hier lädt er dich ein, im Leben zu herrschen mit ihm. Jetzt und hier lädt er dich ein, über deinem Leben, über den Umständen, über den Dingen dieser Welt zu thronen, so wie er thront. Weißt du, Jesus thront über den Umständen dieser Welt. Ja, Marina, Jesus thront über deine Arbeitsstelle. Jesus thront über deinen Kunden. Jesus thront über deinem Itinerary, also über deinem Fahrplan. Ja, Jesus thront darüber, weißt du, über deinen Tagesablauf. Jesus thront darüber und er lädt dich ein, mit ihm zu thronen. Er lädt dich ein, mit ihm zu sitzen. Was ist dafür nur wichtig? Dass du aussteigst aus diesen natürlichen Wahrnehmungen. Dass du aussteigst aus der Wahrnehmung deiner eigenen Begrenzung. Dass du aussteigst aus der Wahrnehmung deines eigenen Denkens. Dass du daraus aussteigst und dich erhebst und dich mit ihm auf seinen Thron sitzt. Dass du überwindest diese natürliche Denkweise, dass du überwindest, ja, dass du diese Ängste, diese Gedanken, die kommen wollen vielleicht, wie mache ich das, wie wird das sein und so weiter, dass du sie hinter dir lässt und sagst, Herr, ich habe die Einladung gehört und ich nehme sie an und ich setze mich mit dir auf deinen Thron und ich herrsche und regiere in diesem meinen Leben durch den einen Jesus Christus. Halleluja. Also du bist dazu bestimmt, drüber zu thronen und nicht drunter zu krabbeln. Vorhin, ich weiß nicht warum, aber es hat sicher irgendeinen Sinn gehabt. Micha habe ich da hinten krabbeln sehen. Du musst wahrscheinlich irgendwas machen. Ja, das ist auch okay. Aber weißt du, als Bild für dein Leben, verstehst du, du bist nicht dazu bestimmt, weißt du, du bist nicht dazu bestimmt, ich sag mal so, du bist als Sohn Gottes, du bist nicht dazu bestimmt, um den Thron Gottes herumzukrabbeln, sondern du bist dazu bestimmt, mit ihm auf dem Thron zu sitzen. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Amen. Weil das ist eine Position der Autorität, verstehst du? Du bist nicht ein Krabbelkind, das irgendwie so um den Thron herumkrabbelt und dann mal ab und zu, ah, Papa, hallo. Siehst du mich? Gib mir Schokolade. Verstehst du? Also, das ist das Bewusstsein mancher Christen tatsächlich. So in Bezug auf Gott. Sie sind mehr so Krabbelkinder, die irgendwie ab und zu um Schokolade betteln und wenn dann die Schokolade nicht so kommt, wie sie sich vorstellen, sagen, sauer auf Gott und jammern und tun und machen. Also dabei hat Gott dich nicht dazu bestimmt, einfach immer nur um irgendwas zu bitteln und zu betteln. Und dann, wenn es dann kommt, sagst du, ah ja, Gott ist gut. Wenn es nicht kommt, dann sagst du, ah, warum und überhaupt, und, ah, hat er mich vergessen und was ist. Das ist so diese Achterbahnbeziehung mit Gott. Also Gott hat dich nicht dazu bestimmt, eine Achterbahnbeziehung mit ihm zu haben, sondern Gott hat dich dazu bestimmt, mit ihm stabil auf dem Thron deines Lebens zu sitzen und mit ihm zu herrschen und zu regieren. Halleluja! Also Jesus hat seinen Thron in deinem Leben aufgestellt, in dem Moment, wo du ihn eingeladen hast. Das heißt, der Thron deines Herzens ist mit Jesus besetzt. Und jetzt lädt er dich ein. Weißt du, du hast ihn eingeladen, auf dem Thron deines Lebens zu sitzen, in dem Moment, wo du ihn eingeladen hast. Aber das ist ja erst der Anfang. Jetzt sitzt er auf dem Thron deines Lebens Und jetzt lädt er dich ein, mit ihm zu herrschen. Amen. Mit ihm zu sitzen. Amen. Mit ihm auf dem Thron. Weißt du, in deinem Innersten, verstehst du, ich spreche von einer geistlichen Realität. Also ich spreche jetzt nicht davon, dass du zu Hause dir jetzt einen Thron bauen sollst, auf dem du thronst oder so. Sondern ich spreche von der geistlichen Realität. Ich spreche davon, dass in dir, in deinem Geist, in deinem Herzen dieser Thron Gottes ist, auf den Gott dich einlädt, auf den Jesus dich einlädt, damit du von dort aus mit ihm herrschst über die Dinge deines Lebens. Halleluja. Weißt du, und das macht allen Unterschied der Welt. Ich sag mal so, krabbelst du noch oder sitzt du schon? Das ist die entscheidende Frage. Die Micha hat mir vorher das entscheidende Bild gegeben, als sie da hinten rumgekrabbelt ist. Halleluja, vielen Dank für die Inspiration. Ja, es ist so. Ja, weißt du, zu viele von uns krabbeln noch zu viel herum. Krabbeln den Umständen hinterher, krabbeln den Tagesgeschäften hinterher, krabbeln irgendwo hin, um das zu erhaschen oder das und da noch klar zu kommen und das noch auf die Reihe zu kriegen und so weiter. Also dabei ruft Gott uns längst auf den Thron mit ihm und sagt, hey, wenn du überwindest, mit anderen Worten, wenn du einfach diese ganze Krabbelei überwindest, hinter dir lässt, dich einfach mal hochziehst am Thron, hochziehst am Thron. Also, so wie ein Kind es laufen lernt. Ja? Es beginnt sich hochzuziehen am Anfang. Zuerst krabbelt es noch und dann beginnt es irgendwann mal sich hochzuziehen. Das sind die ersten Schritte. Ja? Also, das sind noch keine Schritte, sondern es sind die ersten Schritte in Richtung Schritte. Ja? Sie beginnen sich hochzuziehen. Und dann überwinden sie. Ja, weil die haben einen Drang danach. Weißt du, die wollen nicht krabbeln auf die Dauer. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, auf die Dauer zu krabbeln. Ich meine, man könnte ja sagen, naja, die krabbeln ist auch schön. Warum haben die Kinder diesen Drang, irgendwann mal aufrecht zu gehen? Ist doch auch angenehm, irgendwie immer zu krabbeln. Das kostet viel weniger Kraft, ist unanstrengend. Ja, aber irgendwie haben die tief in sich drin, haben sie diesen Drang, kostet es, was es wolle. Ich meine, hast du schon mal Kinder beobachtet, die laufen lernen, die probieren es immer wieder, die ziehen sich hoch, dann fallen sie wieder um. Aber dann sind sie nicht entmutigt und sagen, okay, gut, Schuster, bleib bei deinen Leisten, ich krabbel halt weiter. Nein, sie ziehen sich wieder neu hoch. Und selbst wenn sie noch fünfmal umfallen, sie ziehen sich so lang hoch, bis sie stehen. Und dann machen sie einen Schritt und dann knicken sie weg. Aber glaubst du, die lassen sich entmutigen? Sie sagen nicht, okay, doch, zurück zum Krabbeln. Also, aber es ist wichtig, viele Christen sind so. Sie ziehen sich hoch und sagen, oh ja, ist ganz gut. Und dann macht irgendwas kommt und sie werden wieder vom Natürlichen eingefangen, von der natürlichen Sichtweise der Dinge wieder eingefangen, wieder übernommen, fallen sie wieder hin und dann sagen sie, naja, am Ende bin ich doch zum Krabbeln bestimmt. Gott ist groß, er sitzt auf dem Thron und ich krabbel halt hier unten und schau, dass er mir gnädig ist und dass er mich nicht total zertritt oder so. Verstehst? Oder dass er mich nicht völlig dem Teufel überlässt, mich armen Wurm. Verstehst? Und dabei hat Gott, weißt du, in der neuen Schöpfung, in Christus, hat er in dich diesen unstillbaren Drang hineingelegt, zu herrschen und zu regieren, zu stehen und zu laufen und zu gehen und eben nicht zu krabbeln. Amen. Halleluja. Sag mal zu irgendjemand in deiner Nähe, nicht krabbeln ist deine Bestimmung. Sondern herrschen und regieren. Thronen. Sitzen. Bestimmen. Ja, Hiob 22, 28 ist ein starker Bibelvers in dem Zusammenhang. Da heißt es, dekretierst du eine Sache, wird sie zustande kommen. Und über deinen Wegen leuchtet Licht auf. Also Gott hat uns nicht einfach nur dazu bestimmt, das ist eine andere Sache. Er hat uns nicht einfach dazu bestimmt, einfach nur zu reden. Viele Christen reden so viel. Wir reden und reden und reden. Weißt du, und es ist okay zu reden, aber wir sollten mehr lernen, dass wir den Worten, die wir reden, dass diese Worte, die wir reden, dass sie aus dem Gewicht des Sitzens mit Gott auf seinen Thron kommen. Weil dann haben sie ein ganz anderes Gewicht. Dann redest du nicht einfach nur, ja, wir diskutieren so lange, bis wir eine Lösung finden. Nein, dann dekretierst du. Amen. Also wenn ein König dekretiert, dann redet er nicht nur. Ein König, der ein Dekret macht, sagt nicht, ja, ich wollte mich mal mit meinen Untertanen unterhalten, hier ist jetzt mein Vorschlag. Was meint ihr dazu? Hier ist jetzt meine Meinung. Was meint ihr dazu? Lass uns darüber abstimmen, lass uns darüber diskutieren. Ein Dekret eines Königs ist nicht eine Abstimmungsvorlage, sondern das Dekret eines Königs ist eine klare Anweisung. Verstehst du? Und du bist ein König in Christus. Das heißt, deine Worte sind dazu bestimmt, Dekrete zu sein. Amen. Aber wann kannst du dekretieren? Nur wenn du sitzt auf dem Thron. Die Krabbeler dekretieren nicht viel. Hast du schon mal ein Kind gesehen, das Dekrete macht? Also, wenn sie da mal stehen können, dann geht's los. Ich erinnere mich noch an meine kleine Nichte. Also, die ist inzwischen nicht mehr so klein, ist inzwischen 26 oder so. Aber damals war sie klein. Wie sie damals bei der, ich glaube, es war die diamantene Hochzeit von Irinas Großeltern oder so. Und da war sie vielleicht 5 Jahre alt oder so. Oder 4 Jahre alt. Das heißt, sie konnte gerade gut laufen und so weiter. Und war gerade so weit gut zu Fuß. Und dann hat die sich, dieses kleine Mädchen da, hat sich da bei dieser diamantenen Hochzeit auf den Stuhl gestellt vor all den ganzen Verwandten und Tanten und Onkels und so weiter, hat sich hochgezogen, auf den Stuhl gestellt und dann hat sie verkündet, wer alles bei ihrer zukünftigen Hochzeit welche Aufgabe bekommt. Verstehst du? Oder welche Geschenke sie zu bringen haben, so war's. Genau. Hat er gesagt, also du machst das und du. Die hat sich einfach auf den Stuhl gestellt, sodass sie einen halben Kopf größer war als die anderen. Normalerweise war sie natürlich viel kleiner als die anderen. Aber sie hat sich so hingestellt, wir saßen alle, sie stand auf dem Stuhl und dann hat sie, was weiß ich, ihrem Großvater gesagt, hier und du schenkst mir das, und oder ihrem Urgroßvater war sie sogar, gesagt, du schenkst mir das und dann dem Onkel, du schenkst mir das und du. Und dann hat sie hier so die Sachen verteilt. Ne? Da wusste sie damals schon, das wird eine Leiterin im Reich Gottes. Halleluja. Und so ist es auch tatsächlich. Amen. Aber weißt du, da ist dieser, weißt du, das ist etwas, was tief in der Sohnschaft angelegt ist. Oftmals wird es im Natürlichen gedeckelt durch Erziehung, durch Umstände, durch Gesellschaft und so weiter wird es gedeckelt. Aber weißt du, im Geist ist diese Bestimmung zu herrschen in jedem Einzelnen von uns von Gott angelegt. Im Geist ist diese Bestimmung in uns angelegt. Wir wollen nicht rumkrabbeln. Weißt du, diese damals noch so kleine Johanna, so heißt sie, ja, mit ihren 4 Jahren, die wollte nicht einfach nur die Kleine sein, die praktisch gerade mal bis zur, wenn der Vater sitzt, ihm gerade mal bis zur Schulter reicht oder so. Sondern die wollte bestimmen. Der so, du machst das, du machst das, du machst das. Wir hatten natürlich unseren Spaß, war super. Aber sie war absolut überzeugt. Sie war entschieden. Halleluja. Verstehst du? Und so sind wir. Amen. Wir sitzen mit Christus. Halleluja. Was hat er uns gesagt? Er hat uns Lukas 19,13, das ist dieses Gleichnis von diesen anvertrauten Gaben. Er hat jedem Einzelnen von uns Gaben anvertraut. Er hat jedem Einzelnen von uns Pfunde anvertraut. Und als er diese Pfunde uns anvertraut hat, letztendlich hat er jedem Einzelnen von uns diese Pfunde bereits im Himmel anvertraut. Bevor er uns hier auf die Erde geschickt hat, hat er dir spezielle Gaben, Manela, ganz spezielle, spezifische Gaben, die hat er dir mit hier runter gegeben, als du hier auf diese Erde gekommen bist. Halleluja. Und dann, in dem Moment, wo du von Neuem geboren wirst, in dem Moment, wo du eine neue Schöpfung wirst, da werden im Geist sozusagen, am Anfang vielleicht noch für dich gar nicht wahrnehmbar oder nachvollziehbar, aber im Geist wird sozusagen der Schlüssel oder der Schatz deiner Gaben aufgeschlossen, sodass sie wieder zur freien Verfügung stehen. Und dann sagt er dir genau das, was dieser Herrscher da in diesem Gleichnis von den Pfunden gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, occupy until I come. In der englischen Übersetzung. Occupy until I come. Ich habe euch Gaben gegeben und jetzt ist eure Bestimmung occupy until I come. Und das heißt übersetzt so viel wie nehmt das Land ein. Besetzt. Occupy ist das gleiche Wort, das für Armeen gebraucht wird, wenn sie Länder einnehmen. Ja? Und das ist der Auftrag. In der Elberfelder heißt es einfach nur, handelt, bis ich wiederkomme, handelt mit den Gaben, bis ich wiederkomme. Das ist auch ein Aspekt des griechischen Wortes. Aber ein anderer Aspekt ist tatsächlich dieses Besitz, nehmt in Besitz. Ja? Sitzt mit mir auf meinem Thron, herrscht und regiert, und herrschen und regieren im Sinne eines guten Königtums ist immer, das Königreich zu vergrößern. Ist Land einzunehmen. Weißt du, früher, als es noch Könige gab, war der gute König immer der sein Reich vergrößert hat. Das war einfach so. Ich meine, warum haben sie Karl den Großen genannt? Also, das nicht jetzt ich, sondern der Kaiser Karl. Ja, ja, das ist mein direkter Verwandter natürlich, aber... Naja, aber warum haben sie den zum Beispiel Karl den Großen genannt? Ganz einfach, weil er historisch gesehen einfach das Reich der Franken, dessen Kaiser oder König er, nachher war er ein Kaiser, zuerst König war, weil er einfach dieses Reich total erweitert hat. Weil er einfach dem Reich ständig neue Länder dazugefügt hat und damit war er ein Großer. Also die Bestimmung des Königs ist es, sein Reich zu mehren. Und die Bestimmung deines Lebens als Christ hier auf dieser Erde ist, Land einzunehmen für das Königreich, für das du stehst, nämlich das Königreich Gottes, und zwar mit deinen Gaben und als einer, der mit Christus auf dem Thron sitzt, mit deinem Leben. Verstehst du, dieses Land wird nicht einfach nur irgendwo eingenommen, so nach dem Motto, ja, wir nehmen mal hier was ein für den König, wir nehmen da was ein für den König, sondern es wird in dir und durch dich als Kanal eingenommen. Es hängt untrennbar mit deinem Leben zusammen. Du kannst nicht Land einnehmen für das Königreich, ohne gleichzeitig Land in deinem Leben einzunehmen. Ohne deine Zeltpflöcke weiterzustecken, wirst du das Land nicht vergrößern. Amen. Verstehst du? Also, das ist manchmal auch so eine religiöse Sache. Ja, so eine Pseudodemut, so nach dem Motto, ich will gar nicht mehr. Ich bin nicht stolz. Ich will nicht gierig sein. Ich will nicht, dass es wächst da, mein Dienst wächst oder meine Arbeitsstelle, dass ich da erfolgreich bin. Das will ich ja alles gar nicht, weil ich bin so demütig. Aber weißt du, Gott hat dir Gaben gegeben und er sagt, hey, nimm in Besitz, bis ich wiederkomme. Das heißt mit anderen Worten, erweitere das, was ich dir gegeben habe. Amen. Das ist erfolgreiche Herrschaft. Das zu erweitern, was er dir gegeben hat. Halleluja. Und wie tust du es? Einfach indem du überwindest, das heißt, das Natürliche hinter dir lässt und mit ihm auf seinem Thron sitzt. Im Geist und herrschst und regierst. Halleluja. Preis den Herrn. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für deine Söhne und deine Töchter, Herr. Heute Abend hier, die hier sind live und auch alle die über Livestream zuschauen oder die das auch später noch sehen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen zu bestimmt hast, ein Überwinder zu sein, Herr, der sich mit dir auf deinen Thron, der wiederum der Thron in unserem Herzen ist, der Thron unseres Herzens, Herr, mit dir dort zu regieren und zu herrschen, Herr. Halleluja. Danke, Herr, dass wir dazu bestimmt sind, zu thronen, Herr, nicht zu krabbeln. Danke, dass wir dazu bestimmt sind, zu sitzen, nicht hektisch in der Gegend herumzurennen und nach irgendwelchen Lösungen irgendwie panisch zu suchen, sondern wir sind dazu bestimmt, zu sitzen, zu herrschen und zu regieren, eins zu werden mit dir und dann zu dekretieren, Herr. Halleluja. Und zu sprechen und anzuordnen. Und Dinge ordnen sich in unserem Leben. Dinge kommen in göttliche Ordnung. Halleluja. Danke, Herr, dass du uns alles gegeben hast, was es braucht, Herr. Danke, dass du uns die Pfunde anvertraut hast, die wir brauchen. Jedem genau die er braucht. Ja, vor Grundlegung der Welt hast du diese Pfunde für jeden von uns bestimmt, Herr, um sein persönliches Land optimal einzunehmen, Herr. Und du erwartest von niemand irgendetwas, wozu du ihm nicht die Befähigung gegeben hast, von vornherein die Befähigung gegeben hast, genau das einzunehmen, Herr. Du hast aber gleichzeitig jedem Einzelnen von uns Gewaltiges gegeben, Herr, sodass wir Gewaltiges einnehmen können, Herr. Halleluja, dass wir gewaltig herrschen können, Herr. Danke, dass hier keiner ist, Herr, der irgendwie in irgendeiner Form geringer ist als ein Karl der Große oder wer auch immer, der wahrscheinlich nicht mal wirklich bekehrt war und insofern sowieso auf einer ganz anderen Ebene war, sondern du hast jeden Einzelnen von uns bestimmt, wirklich einer zu sein, der in dieser Zeit diese Welt verändert, Herr. Du hast uns in diese Zeit hineingeboren, um in dieser Zeit zu herrschen und zu regieren und in dieser Zeit die Welt um uns herum zu verwandeln und das Land einzunehmen und dabei unser Land zu erweitern, Herr. Oh, Halleluja. Weißt du, das sind noch Möglichkeiten. Gott will dein Denken stretchen. Michael, Gott will dein Denken stretchen, auch das Denken dessen, was Gott durch dich tun kann und durch dich tun will. Das sind Visionen und das sind Sichten, die Gott dir gegeben hat. Aber ich glaube, Gott will einfach diese ganze Sicht, diese ganze Vision, alles, was du siehst, auch für dein Leben, nochmal auf eine andere Ebene heben und dir nochmal eine andere Ebene eröffnen in der Sichtweise, was er tatsächlich durch dich tun kann und tun will. Halleluja. Preis den Herrn. Du bist geboren für eine Zeit wie diese. Halleluja. Weißt du, jeder von uns ist geboren für eine Zeit wie diese. Und du hast nur eine begrenzte Zeit hier auf der Erde. Aber für diese Zeit hat Gott dir die Power gegeben, um diese Welt zu verändern. Halleluja. Ein übernatürlicher Weltveränderer zu sein. Jetzt rede ich schon wie in der Glory Life Schule. Halleluja. Aber wir sind immer in der Glory Life Schule. Wir sind immer in der Herrlichkeitslebensschule. Das ist unser Leben. Amen. Halleluja. Sagst du deinem Nachbarn, du bist ein übernatürlicher Weltveränderer. Halleluja. Und du sitzt mit Jesus auf seinem Thron. Halleluja. Und dieser Thron ist in deinem Herzen. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Glory. So, und jetzt darfst du noch mit deinen natürlichen Gaben, mit deinen finanziellen Gaben, darfst du hinein investieren in das Reich Gottes, in das Königreich Gottes. Deine natürlichen Pfunde verwenden, um das Reich Gottes zu bauen. Frag ihn, was du tun sollst. Auch über Livestream, da sind die Informationen eingeblendet hier vor Ort. Du weißt ja Bescheid, Verpflichtungserklärung oder in bar in den Eimer rein über Livestream, per Überweisung, PayPal oder Kreditkarte. Frag ihn einfach, was du tun sollst und dann tust du einfach das hinein in den Eimer beziehungsweise machst du das einfach über online, so wie er es dir zeigt. Und wir geben hier die Eimer durch und du tust dann einfach das hinein. Und während ihr das tut, einfach wollte ich euch auch noch ganz besonders danken für eure Gebete für Hamburg, weil wir hatten wirklich zwei geniale, gewaltige Tage. Es war wirklich hammermäßig, was wir erlebt haben. Wir haben starke, starke Wunder erlebt. Sonntagabend sind einige starke, kreative Wunder auch passiert. Eine Frau zum Beispiel war da, die hatte vor 19 Jahren eine Gehirntumoroperation gehabt und durch diese Gehirntumoroperation war die ganze rechte Seite zunächst total gelähmt, aber dann hat sich natürlich verbessert im Laufe der Jahre, aber trotzdem war es immer noch so, dass sie ganz schwach war in ihrer Hand, dass sie nicht richtig springen konnte, nicht richtig da sich voll bewegen konnte und ich hatte dieses Wort, dass Gott die schlaffen Hände stärkt, ja. Und die wankenden Knie, verstehst du? Und dann habe ich alle die mit schlaffen Händen nach vorne gerufen und dann kamen sie natürlich nach vorne und dann habe ich das getestet und sie hatte wirklich überhaupt keine Kraft in der Hand und sie hat eben auch diese Bewegungseinschränkung und so weiter. Und dann hat Gott tatsächlich komplett einfach diese Folgen dieser Gehirntumoroperation vor 19 Jahren komplett weggenommen. Die hatte wieder volle Kraft in der Hand, konnte rumspringen, die war so begeistert. Die hat immer nur gesagt, nach 19 Jahren hat Gott es gemacht. Ist das so der Hammer, das zu sehen? Halleluja, preist den Herrn, gib mir Jesus die Ehre. Ein gewaltiges Wunder. Viele andere solche Dinge sind passiert. Eine andere Frau, die hatte eine Hüft-OP gehabt vor einem Jahr, hatte seither Probleme. Gott hat all die Probleme weggenommen. Andere hatten Arthrose, Bewegungseinschränkung, schlaffe Hände teilweise. Das war das Wort gewesen, waren mehrere, die geheilt worden sind. Ganz zum Schluss kam noch eine Frau zu mir, die hatte auf einem Ohr vor 40 Jahren, hatte sie, das rechte Ohr war es gewesen, hatte sie vor 40 Jahren eine Totaloperation gehabt, einfach in dem Ohr, sowas gibt es wohl, irgendwie wurde das da, alles was da drin ist, irgendwie entfernt, war jedenfalls eine Operation und seither konnte sie auf dem Ohr nicht hören, ja. Und sie war schon mal in einem Gottesdienst gewesen und da hatte ich schon mal für sie gebetet und dann hat sie begonnen, etwas zu hören, aber jetzt kam sie nochmal, weil sie sagte, ja, es ist zwar besser geworden, aber es ist noch nicht wirklich gut. Und dann habe ich ihr nochmal die Hand aufgelegt und habe für sie gebetet und da war es so, in dem anderen Ohr, das andere Ohr, da hat sie ein Hörgerät drin, weil sie da auch ein bisschen schwerhörig ist, aber mit dem Hörgerät hört sie gut, aber in diesem rechten Ohr, da kann sie gar kein Hörgerät reinnehmen, weil das gar nichts bringt, das verdreckt dann nur, und weil das einfach ja, praktisch taub ist. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, was soll ich jetzt beten? Soll ich für das linke Ohr beten mit dem Hörgerät oder soll ich für das andere Ohr beten? Dann hat sie gesagt, nein, bete für das schlechte Ohr, dass Gott dieses Ohr heilt. Ja, und dann habe ich für sie gebetet und dann habe ich sie den Test machen lassen, habe bei dem linken Ohr geschnippt, ja, wo sie gut hört. Ja, da hat sie das Hörgerät auch drin gehabt, hat sie gut gehört. Und dann habe ich sie beim rechten Ohr geschnippt, um einfach den Vergleich zu haben. Und dann schaut sie mich an und sagt, boah, es gibt's ja gar nicht. Ist ja der Hammer. Ich höre gleich gut auf dem Ohr jetzt wie auf dem anderen Ohr. Halleluja. Ohne jedes Hörgerät, verstehst du? Gott hat dieses Ohr, dieses taube Ohr komplett geöffnet. Halleluja, das war der Hammer, also echt der Hammer. So starke Wunder, so viele Bekehrungen auch, starke Berührungen auch. Gestern Abend, der Intensivabend war ganz, ganz stark. In Hamburg sind diese Intensivabende wirklich außergewöhnlich. Da kommen die Leute, da sind über 70 Leute im Intensivabend, wenn wir da Intensivabend haben. Das ist der Hammer. War wirklich eine gewaltige Zeit. Also vielen Dank für eure Gebete dafür. Halleluja. Preis den Herrn. Jetzt segnen wir noch die Sammlung. Danke, Vater, für jeden Geber. Herr, danke, dass wir auch herrschen und regieren über den Bereich der Finanzen. Weißt du, du musst einfach auch mal ab und zu vielleicht wirklich deinen Sitzplatz einnehmen in Bezug auf die Finanzen in deinem Leben. Ja? Weil der Thron Gottes ist auch über die Finanzen aufgerichtet. Und spätestens dann, wenn du merkst, du beginnst dir in irgendeinem Punkt Sorgen zu machen, dann solltest du ganz schnell auf den Thron klettern. Anstatt weiter zu krabbeln, kletter auf den Thron. Kletter auf den Thron und nimm deinen Platz ein und regiere und herrsche mit ihm über deine Finanzen. Halleluja. Weil er ist der Herr über die Finanzen. Er ist der Herr über die Finanzströme. Und Vater, ich setze im Namen Jesus diese Herrschaft frei jetzt, Herr. Bei jedem Einzelnen, Herr, der gegeben hat. Ich danke dir, Herr, dass deine Herrschaft aufgerichtet ist, Herr. Über unseren Finanzen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir mit dir auf dem Thron sitzen und dass wir mit dir dekretieren und sprechen. Und wir sagen, kein Mangel im Leben der Söhne und Töchter Gottes. Kein Mangel im Leben derer, die das Reich Gottes an erste Stelle gesetzt haben, Herr. Kein Mangel im Leben derer, die mit ihren Pfunden wuchern, um das Land einzunehmen, das du ihnen gegeben hast. Wir sagen, kein Mangel, weder finanziell, noch materiell, noch seelisch, noch in irgendeiner anderen Hinsicht, beziehungsmäßig oder geistlich oder sonst irgendwie. In Jesu Namen. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Gott ist gut. Halleluja. Und am Donnerstag geht es wieder super gut weiter. Da haben wir nämlich wieder unsere Glory Life Schule. Die Pfingstferien sind in der Schule damit beendet. Wir haben jetzt wieder Schule. Am Donnerstag um 19 Uhr geht es los mit Gebet für ein frisches Wirken des Geistes in den Nationen. Und dann geht es nahtlos über in die Schule für übernatürliche Weltveränderer. Sei möglichst live mit dabei, wenn du live dabei sein kannst. Ansonsten schalte natürlich über Livestream zu, wenn du von weiter her kommst, weil das wird wieder eine gewaltige Zeit werden. Und dann haben wir jetzt am Sonntag um 10 Uhr wieder Herrlichkeitsgottesdienst mit Abendmahl und anschließend im Heilungsdienst hier im Zentrum parallel Kindergottesdienst für alle Kinder von 0 bis 16 Jahren in 4 Gruppen. Und außerdem gibt es im Anschluss an diesen Gottesdienst ein einfaches Mittagessen zum Mitnehmen, also to go, beziehungsweise auch in begrenzter Platzzahl genießen an den Tischen auf der Terrasse oder im Kaffeebereich gemäß den aktuellen Corona-Regeln. Und eine Stunde nach dem Gottesdienst ist dann das Familientreffen für junge Ehepaare und Familien mit minderjährigen Kindern hier im Hauptsaal, Ende gegen 16 Uhr. Diesmal haben wir eine Fragerunde zum Thema Ehe. Wir werden schauen, ob wir eure Fragen beantworten können. Irina und ich werden diesmal dabei sein und schauen, ob wir alle eure Fragen beantworten können. Keine Ahnung, ich habe sie noch nicht gesehen, die Fragen, deswegen weiß ich noch nicht, ob sie zu beantworten sind. Schickt sie einfach an Christian bis Mittwoch. Er schickt sie dann uns wieder weiter. Also bis spätestens Mittwoch eure Fragen an christian.schilling@glorylife.de. Okay, und dann haben wir nächsten Dienstag wieder Gloryhäuser an verschiedenen Orten des Landes und der Länder, ja, Mitteleuropas kann man jetzt schon eigentlich sagen, ja, haben wir Gloryhäuser. Also schaut einfach in eurer Nähe, wenn ihr noch keins habt, wo es ein Glory House gibt und seid dabei, weil das sind starke Zeiten mit dem Wort Gottes und mit der Herrlichkeit Gottes, mit den Gaben des Geistes und allem, was dazugehört. Okay, ansonsten findet ihr alle anderen Termine im Aufbruch für Mai, Juni am Welcome-Tisch, im Infoständer. Und außerdem sind auch eingeblendet jetzt die Zeiten für Beratung und Gebet und die E-Mail-Adresse für den Besuchsdienst. Wenn ihr Gebet für Heilung möchtet, könnt ihr anrufen oder euch auch besuchen lassen, wenn ihr nicht hierher kommen könnt. Preist den Herrn. Halleluja. Gut, jetzt sag zum Schluss zu deinem Nachbarn, sag zu ihm, du bist gesegnet. mit der Herrschaft Christi in deinem Leben. Du hast die Tür aufgemacht und du hast ihn in dein Herz hineingelassen. Und jetzt sitzt er auf dem Thron deines Herzens. Und du sitzt mit ihm. Und du herrschst mit ihm. Und du regierst mit ihm. Und du thronst über allen Bereichen deines Lebens. Als ein Sohn Gottes. Wenn du sprichst, dann machst du nicht nur Worte, sondern du dekretierst den Willen Gottes. Du dekretierst Wachstum. Du dekretierst Erfolg. Du dekretierst Heilung. Du dekretierst Wunder. Du dekretierst Ausweitung des Landes. Du nimmst in Besitz. Und zwar heute und morgen und die ganze Woche und bis zur Entrückung. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ihr seid die herrschenden Söhne. Ihr seid die, ich sag mal, die Herrscherelite Gottes auf diesem Planeten. Amen. Ja, nicht nur ihr, die ihr hier in diesem Raum seid, sondern alle die, die sich bewusst sind, was es heißt, ein Sohn Gottes in Christus zu sein. Amen. Also geht hin und nehmt es wahr. Amen. Den besten Abend. Auch hier über Livestream. Ihr seid gesegnet. Wir lieben euch. Schön, dass ihr immer mit dabei seid und einfach mitzieht und mitnehmt und empfangt, weil auch außer Raum und Zeit wirkt die Herrlichkeit Gottes und sie bewirkt in dir dieses Bewusstsein, wer du bist in ihm. Amen. Gut. Halleluja.